Er war es, der minutenlang neben Spaziergängern, die fragend seine Sportkleidung betrachteten, herlaufen konnte, ohne dass es ihm peinlich wurde, sie nicht überholen zu können. Der ängstliche Mann in mir hatte Angst davor, dass er ohne Kardiosport wieder auf dem OP-Tisch landen oder sich noch einmal auf dem Weg zur Ewigkeit wiederfinden würde. Er hatte Angst, dass sich seine Arterien wieder verschließen könnten, dass sein Herz noch einmal stehen bliebe und er vielleicht nicht mehr zurückgeholt werden könnte. Angst davor, seine Tochter nicht aufwachsen zu sehen. Davor hatte er mehr Angst als vor einem Schaden, der durch das Laufen entstehen könnte. Also hing mir immer noch latent ein Angstbrocken im Hals. Das war fatal, denn wenn mich eine unterschwellige Angst beherrscht, bin ich nicht frei. Nicht in meinen Entscheidungen und auch nicht in meinen Handlungen. Im Prinzip bin ich dann nicht mehr ich. Die Angst übernimmt das Ruder. Und doch ist es wunderbar, dass ich mit dem Laufen eine extrem wirkungsvolle Waffe besitze, um der Angst entgegenzutreten. Auch Ihnen sollte es völlig egal sein, dass es die Angst ist, die Sie zum Laufen antreibt und sich damit selbst vernichtet. Nach meinen Läufen fühle ich mich immer zuerst erleichtert, dass ich die Strecke erledigt habe. Nach kurzer Zeit, die ich mit Akklimatisieren und beruhigendem Atmen verbringe, dusche ich. Und erst nach dem Duschen setzt bei mir das ein, von dem die Läufer so schwärmen. Sie können, im Gegensatz zu mir, schon während des Laufens davon profitieren. Körpereigenes Opium durchströmt mich und bewirkt, dass ich mich wie ein Held fühle. Wie ein Superheld sogar. Mit zwischenzeitlich leichten Anflügen von Wahnsinn würde ich am liebsten sofort wieder loslaufen. Das ist genau das, von dem ich zehre, was mich mit dem Laufen versöhnt. Ich berste vor Kraft und Dynamik. Meine Muskeln brennen und fühlen sich an, als wenn ich sie nur für eine ganz kurze Zeit noch bändigen kann. Ich fühle mich, als wäre ich selbst ein hochtechnisiertes Rennmotorrad, das ich zwischen meinen eigenen Beinen spüre und das ich vor lauter Kraft immer wieder aufbäumen will. Ich werde nie mehr aufhören zu laufen. Die Unmöglichkeit des Seins, mein Tod und die Angst vor dem Nichts. Zwischendurch kommt dennoch die Frage auf, warum das alles? Was soll das? Warum sind wir auf dieser Erde und wieso gibt es uns überhaupt? Was war vor der Geburt der Welt? Für viele Menschen ist es eine lebenslange Folter, in dem Zweifel zu leben, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Sie steigern sich in Todesängste, weil sie glauben, der Tod beendet alles, was ihnen lieb ist. Manisch lesen sie alles, was ihnen einen Funken Hoffnung auf ein Weiterleben verschafft. Sie analysieren Nahtoderlebnisse und besprechen das mit gleichgesinnten Zweiflern. Dabei erkennen sie nicht, dass ihr Leben längst von der Angst vergiftet ist, es nach dem Tod nicht weiterführen zu können. Viele haben mich gefragt, was ich im Tod erlebt habe. Auch von mir erwarten sie Hoffnung, besser noch Wissen. All denen gilt dieses Kapitel. Ich erzähle ihnen, wo ich gewesen bin. Die Suche der Wissenschaftler nach den Theorien des Big Bang, dem Urknall, dem Big Crunch, dem Zusammenzug und dem Big Bounce, eine Art Abpraller, bei dem sich das Universum zerknüllt und dann wieder aufbläht, und nach anderen Theorien von Voruniversen sagen nur aus, dass sich niemand mit dem Nichts zufrieden geben möchte. Also einem Anfang aller Dinge. Gäbe es nämlich einen Anfang, müsste vor diesem Anfang aller Dinge das Nichts existieren oder nicht existieren, aber doch irgendwie vorhanden sein. Es fällt vielen Wissenschaftlern sehr schwer, sich damit abzufinden. Mit Nichts zu arbeiten ist irgendwie unangenehm, mit Gott zu argumentieren verpönt. Sie ignorieren aber trotzdem ihre eigene Aussage, dass am Ende des Universums sich das Universum ins Nichts ausdehnt. Nichts ist also in jedem Fall vorhanden. Dieses Nichts habe ich während meines Todes gesehen. In diesem Nichts entzündete sich die Welt mit einem Urknall. Es entstanden Raum, Zeit und das Universum, und das blähte sich in dem Nichts auf, der Ewigkeit, der Sitz Gottes und das Zuhause allen Seins. Die Frage nach dem wie es entstand und alles zusammenhängt, ist zwar ungeheuer interessant, aber darüber darf die Frage nach dem Warum nicht in den Hintergrund geraten. In der klassischen Kriminologie werden die größten Erkenntnisse gewonnen, wenn drei Punkte geklärt werden können. Das Wie, das Warum und das Womit. Gelegenheit, Motiv und Mittel. Die interessanteste Frage aber ist immer die nach dem Motiv. Also, was soll das mit dem Universum? Während meines Todes habe ich es gesehen und erlebt. Seitdem lässt es mich nicht mehr los. Andere Bewohner des Universums haben wir noch nicht kennengelernt. Leider, oder Gott sei Dank. Als Spielzeug für uns Menschen ist es aber viel zu groß. Und doch durfte ich erleben, wie klein es für unsere Seele ist, denn ich war schon einmal eins mit allem. Groß ist vielleicht nicht das richtige Wort, denn allein unsere Milchstraße ist für uns ja schon viel zu groß. Übertrieben groß. Größer als ein Schloss, das von nur einer Person bewohnt wird. Größer, als würde eine einzige Person eine ganze Stadt als Wohnsitz benötigen. Sogar größer, als benötigte eine einzige Person den gesamten Planeten Erde als Wohnsitz. Und wie wir feststellen werden, wäre auch das noch beengt zu nennen, fast als Wohnungsnot zu bezeichnen. Um darzustellen, von welcher Übertreibung und protzigen Größe wir beim Universum ausgehen müssen, sollte ich über die tatsächlichen Ausmaße ein paar Zahlen verlieren. Damit wir uns an die Ausmaße gewöhnen, fangen wir im ganz Kleinen an. Mit unserer Sonne. In unserem Sonnensystem befinden sich 8 Planeten. Die Sonne aber ist in ihrer Masse 700 mal so groß wie die 8 Planeten zusammen. Ach ja, und sie hat eine 330.000 mal so große Masse wie die Erde. Nehmen wir den Durchmesser der Sonne. Um den darzustellen, müssten wir die Erde 109 mal nebeneinander aufreihen. Das hört sich gewaltig groß an, oder? Aber es geht noch besser. Es existieren im Universum Sonnen mit dem 1500-fachen Durchmesser unserer Sonne, also einem Durchmesser von 163.500 nebeneinander aufgereihten Erden oder 2,5 Milliarden Kilometern. Wäre unsere Sonne so groß wie ein Handball, dann hätten die größten Sonnen die Ausmaße eines Fußballstadions. Ich möchte allen erzählen, die unter Todesängsten leiden, dass der Tod nicht existiert. Jedenfalls nicht in dem Sinn, dass mit ihm alles zu Ende ist. Sie werden weiter existieren. Versuchen Sie, sich in die nächsten Sätze einfach hineinzuspüren und Sie werden Verständnis für das Göttliche und damit für das ewige Leben erhalten. Lassen Sie sich jetzt einfach gehen. Brechen wir gemeinsam zu einer kurzen intergalaktischen Reise auf, die ich im Tod schon hinter mich gebracht habe. Lassen Sie uns besuchen, mit was ich völlig verbunden war und was mir heute undenkbar erscheint. Das gesamte, gewaltig große Universum habe ich in mir und um mich herum gespürt, als wäre es ich selbst. Und es ist nur eine kleine Blase inmitten der Ewigkeit. So war mein Empfinden, als ich es erleben durfte. Schauen wir uns die Ausmaße an. Der Wissenschaftler Edwin Hubble hatte festgestellt, dass Galaxien sich von anderen Galaxien entfernen. Ein Umstand, der darauf hindeutet, dass das Universum einen Anfang besitzt. Wir starten mit unserer Reise einfach von der Erde aus. Und damit wir dabei überhaupt vorwärts kommen, sollten wir uns mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen, mit 299.792,458 Kilometern pro Sekunde. Ich weiß, dass das nicht möglich ist, aber wir reisen ja auch nicht in Wirklichkeit, sondern nur theoretisch. Da sich kaum jemand etwas unter einer Geschwindigkeit in Sekunden vorstellen kann, nutzen wir, wie wir es von unseren Autos kennen, die Umrechnung in Stundenkilometer. Wir müssen den Wert einfach mit 3600 multiplizieren und erhalten die Zahl 1.079.252.848,8 Kilometer pro Stunde. Damit wir uns mathematisch nicht verbiegen, runden wir einfach ein wenig ab und halten fest, dass das Licht sich mit 1 Milliarde Stundenkilometern fortbewegt. Das sind immerhin 1.000 Millionen Kilometer in der Stunde. Mit der Geschwindigkeit von etwas über 1 Milliarde Stundenkilometern, also kommen wir am Mars in 4,5 Minuten vorbei. Nach etwas über 5 Stunden erreichen wir den Planeten Pluto und damit auch schon das Ende unseres Sonnensystems mit den 8 Planeten. Die Entfernung bis dorthin beträgt 5,5 Milliarden Kilometer. Schalten Sie hier bitte geistig ab. Die nachfolgenden Zahlen müssen Sie nicht im Kopf behalten. Genießen Sie einfach die Reise und staunen Sie über die Ausmaße. Um die nächste Sonne in unserer Galaxie, der Milchstraße, zu erreichen, müssen wir 4 Jahre lang mit der Geschwindigkeit von 1 Milliarde Stundenkilometern reisen. Dieses nächste Sonnensystem ist 40 Billionen Kilometer von der Erde entfernt. Dazwischen ist nichts, außer kosmisches Dunkel. Erst wenn wir 100.000 Jahre lang mit der Geschwindigkeit von 1 Milliarde Stundenkilometer reisen, können wir unsere Galaxie, die Milchstraße, so betrachten, wie Raumfahrer unsere Erde betrachten können, aus Entfernung im Ganzen. Auf unserer Reise durch das Universum begegnen wir noch weiteren 100 Milliarden Galaxien. Jede Galaxie mittlerer Größe besitzt 50 bis 100 Milliarden Sterne und Sonnensysteme mit Planeten. Erst nach 50 Millionen Jahren Reise in dieser unvorstellbaren Geschwindigkeit können wir auf Galaxiehaufen mit mehreren tausend Galaxien zurückblicken. Nach 46 Milliarden Jahren, die wir ohne Unterbrechung mit dieser Geschwindigkeit von etwas über 1 Milliarde Stundenkilometern gereist sind, erreichen wir den Rand des Universums und können uns dieses gigantische Mobile insgesamt anschauen. Berechnet werden konnten diese Ausmaße erst mit der modernen Technologie und dem Verständnis für das Licht. Dabei ist die eigentliche Berechnungsgrenze der Beobachtungshorizont. Von dem aus kann errechnet werden, wie weit Objekte maximal entfernt sein können, deren Licht uns heute erreicht. Durch die eigene Ausdehnung des Universums beträgt der Radius des Raumes ein Vielfaches der naheliegend erscheinenden Entfernung von 13,7 Milliarden Lichtjahren, die sich aus Alter und Lichtgeschwindigkeit ergeben würde. Warum werfe ich mit diesen Zahlen so um mich? Ich erzähle Ihnen von diesen Zahlen, weil ich sie für hochinteressant und spannend halte und damit wir annähernd eine Ahnung von der Schöpfung Gottes erhalten. Nach meinem Tod bin ich häufig gefragt worden, ob ich Gott begegnet bin. Ich habe das stets verneint, bin mir heute aber unsicher, ob nicht dieses wunderschöne Gefühl, das mich durchströmt hatte, ein Teil Gottes gewesen ist. Am Ende würde meine Antwort nur eine philosophische sein, ein von mir erschaffenes Konstrukt aus Erinnerungsfetzen und Gefühlen. Daraus irgendeinen Schluss auf Gott zu ziehen, kann letztendlich nur eine ureigene Glaubenssache sein. Was keine ureigene Glaubenssache ist, liegt direkt vor unseren Augen. Es ist die gesamte Schöpfung, angefangen mit dem Nichts, der Unmöglichkeit des Seins und des harmonischen Zusammenspiels des überirdischen Mobiles. Seit Anbeginn der Zeit haben auf der Erde ungefähr 55 Milliarden Menschen gelebt. Das Universum ist also so groß, dass jeder Mensch, ob er noch lebt oder irgendwann mal gelebt hat, allein 2 Galaxien bewohnen könnte mit jeweils 50 bis 100 Milliarden Sternen und den Sonnensystemen mit ihren Planeten. Wir sind demnach nur ein ganz kleiner Teil einer unvorstellbaren Schöpfung. Und von diesem kleinen Teil seiner Schöpfung kennt Gott jeden einzelnen Namen. Wir Menschen und das Universum sind der Mittelpunkt seiner Schöpfung. Alles wurde aus den gleichen Bausteinen erschaffen, aus den Atomen. Zusammengesetzt wurden sie wie Legosteine, aus denen wir als Kinder Häuser und Türme gebaut haben, Autos und sogar Lego-Menschen. Wir Menschen sind zusammengesetzt aus Sternenstaub und wir werden irgendwann wieder zu Sternenstaub. Nicht aus Asche bist du geschaffen und zu Asche wirst du werden, sondern aus Atomen bist du zusammengebaut und zu Atomen wirst du wieder zerfallen. Und erst wenn wir beginnen, wieder zu Atomen zu zerfallen, sind wir bereit, können erneut eins werden mit dem Universum und irgendwann eingehen in die Ewigkeit. Die Frage ist nicht, warum existiert solch ein unvorstellbar großes Universum für so wenige kleine Menschen, vielmehr ist es so, dass gar keine Frage gestellt werden muss, denn wir sind das Universum, es ist ein Teil von uns und wir sind ein Teil von ihm. Aber ich möchte an dieser Stelle wirklich nicht ein Predigeramt ausüben. Vielleicht möchte ich aber noch ein wenig philosophieren und dabei die Physik für meine Zwecke missbrauchen. Die meisten Überlegungen der Naturwissenschaftler gehen vom Urknall als Beginn von allem aus. Zur Erinnerung, vor dem großen Knall war da nur eine winzige kleine Masse von unendlicher Dichte, bestehend aus der Masse der 100 Milliarden Galaxien, in der Raum und Zeit dermaßen eingeschlossen waren, dass eine Singularität vorherrschte, Raum und Zeit also gar nicht mehr oder noch gar nicht vorhanden waren, die sogenannte Anfangssingularität. Seit wann diese Anfangssingularität vorherrschte, kann mangels Zeit gar nicht angegeben werden. Für eine Aussage bezüglich Größe oder Form besteht das gleiche Problem, weil noch kein Raum existierte. Das muss niemand verstehen oder sich nur im Entferntesten vorstellen können. Selbst die klügsten Wissenschaftler reden im Prinzip nur um die Singularität herum und geben unerklärlichen Dingen unerklärliche Namen. Um die Anfangssingularität tatsächlich erklären oder sie verstehen zu können, müsste eine neue Physik erfunden werden. Aber ich vermute, sie würde in der Wucht der komprimierten Masse einfach verbogen wie die Zeit. Berechnungen und Erklärungen können erst ab dem Moment des Urknalls erfolgen, weil ab dem Moment Zeit und Raum freigelassen wurden und zu existieren begannen. Vielleicht ist die Erklärung recht einfach und wir fragen uns, woher diese komprimierte Masse überhaupt kommt. Was hat sie komprimiert und wenn sie so komprimiert in ihrer Urform existierte, wer oder was ist dann ihr Ursprung? Ein davor gab es ja nun mal nicht. Vielleicht wedelt Gott mit einem Zauberstab und verwischt uns damit die Sicht in seinem Kochtopf mit all den guten Zutaten seiner Ursuppe. Der Suppe, aus der auch wir bestehen. Und wenn ich den Naturwissenschaftlern glaube, dass es vor dem Urknall nichts als das Nichts gab, dann kann die komprimierte Masse nur aus Gott selbst oder aus einem Teil von ihm bestehen und wir alle haben das Göttliche in uns. Was sonst? Für die Überängstlichen, es gibt auch keine Hölle. Verderben sie sich nicht das Leben, indem sie sich permanent schuldig fühlen und aus dem Büßergewand gar nicht mehr herauskommen. Das ist nämlich eine ganz besondere Form der Angst, die Angst vor dem jüngsten Gericht. Die Hölle können sie nur aus dem Leben mit in die Ewigkeit nehmen. Sie bleiben das, was sie am Ende ihrer Tage auf Erden geworden sind. Das ist aber eher ein Kapitel meines nächsten Buchs. Deshalb genießen sie ihr Dasein und bleiben gelassen, denn sie sind ein Teil von all dem, das ich gerade beschrieben habe. Angst vor der Angst zerstört die Seele. Zurück zur Angst, dem eigentlichen Thema. Anhand der genannten Zahlen aus dem Vorkapitel kommt uns unsere Lebenszeit lächerlich gering vor. 46.000 Millionen Jahre lang müssten wir mit 1.000 Millionen Kilometern pro Stunde reisen, um am Rand des Universums anzukommen, um dort bei der Ewigkeit anklopfen zu können. Bei aller Liebe, wir können höchstens 120 Jahre alt werden. Und wir können selbstverständlich auch nicht mit solchen Geschwindigkeiten reisen. Warum bitte gibt es dann solche Ausmaße, solche Entfernungen? Nichts Genaues weiß man nicht. Aber eines wissen wir mit Sicherheit. Unser aller Alter in unseren Ausweisen ist falsch angegeben, denn jeder von uns ist genau seit 13,798 Milliarden Jahren in dieser Welt. Gut, plus minus 37 Millionen Jahre. Was vorher war, kann ich nicht sagen, da besaßen wir noch keine Zeit. Und wir werden auch nicht sterben. Wir werden ewig weiter existieren, zu unserem Universum gehören und mit ihm irgendwann, wenn uns die Zeit wieder abhanden kommt, in die Ewigkeit zurückkehren. Wovor müssen wir also Angst haben? Dass wir 10, 20 oder 30 Jahre zu früh unser irdisches Dasein beenden? Es kommt uns sowieso immer zu früh vor. Dem einen mehr und dem anderen weniger, den wenigsten dauert das Leben zu lange. Die einen leiden unter Todesängsten, viele aber auch unter Lebensängsten. Solange wir in unserer dreidimensionalen Daseinsform existieren, werden wir von diesen irrealen Ängsten bedroht, sofern wir uns bedrohen lassen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Angst die wirkungsvollste Waffe unseres Körpers ist. Zum einen ist sie ein Warnsignal, wenn dem Körper, auch dem Geist, Gefahr droht. Zum anderen ist unsere Angst aber ebenso ein großer Motivator. Sie motiviert uns zum Leben und fordert uns auf, einen Kampf aufzunehmen, wenn er vonnöten ist. Die augenscheinlich ursachenlose Angst bewirkt das Gegenteil. Wir können sie nicht einordnen, wir wissen nicht, warum sie gerade gekommen ist, und sie ist sehr stark und beherrschend. Sie macht uns das Leben zuwider und demotiviert uns bis zur Bewegungslosigkeit. Diese ursachenlose Angst hat selbstverständlich eine Ursache, nur ist sie uns nicht präsent, wir wissen nicht, warum sie entsteht. Ich werde dieser ursachenlosen Angst ein eigenes Kapitel widmen. Wir dürfen nur unsere Ängste nicht falsch verstehen und in eine Angststarre verfallen. Damit wäre der Sinn der Angst verfehlt, ja sogar ins Gegenteil verkehrt. Wer ein Baugerüst einstürzen sieht, bekommt Angst. Sein Körper erhält eine Dosis Adrenalin, um alle Kraftreserven zu mobilisieren, und er rennt los, um sein Leben zu schützen. Die Angst hat ihre Arbeit getan, der Kraftaufwand hat das Adrenalin und die Körperanspannung wieder hinuntergefahren und die Aktion ist beendet. Wer das Gerüst aber einstürzen sieht, Angst bekommt und in eine Angststarre verfällt, der wird sich nicht bewegen können, das produzierte Adrenalin bringt den Körper zum Überkochen, Panik entsteht und das einstürzende Baugerüst wird ihn erschlagen. Auch hier ist die Aktion beendet, aber die Angststarre hat einen Todesfall bewirkt. Es gibt verschiedene Arten der Angst. Am Beispiel mit dem Baugerüst ist zu erkennen, dass eine Angststarre gerade in einer Notsituation, in der unser Leben gefährdet ist, fatale Folgen haben kann. Die Aufgabe der Angst ist es, uns zu einer Aktion zu bewegen und nicht zu einer Panik oder zu einem Verharren in der Gefährdung. Die Angststarre hat eine zweite fatale Wirkung. Auch wenn kein Schaden oder Todesfall durch sie eintritt, kann das aufgebaute Adrenalin nicht wieder abgebaut werden. Denn die anschließende sich in Flucht oder Gegenwehr entladende körperliche Aktion, respektive Anstrengung, fehlt und der Stresszustand bleibt erhalten. Der anhaltende Stress wiederum führt in den Nebennieren zu einer erneuten Produktion von Adrenalin und das mit schlimmen Folgen für unsere Gesundheit. Die Herzfrequenz bleibt erhöht, das Herz bekommt Rhythmusstörungen, die Arterien ziehen sich zusammen, Schwindel, Unwohlsein, Schmerzen im Arm, im Unterkiefer und in der Schulter können auftreten und man erweckt den Eindruck der Verwirrung, weil die Konzentration extrem nachlässt. Unsere starke Waffe, unsere Angst, richtet sich plötzlich gegen uns. Welcher herzkranke Patient kann so etwas auch noch gebrauchen? Erst die Herzkrankheit, dann die Angst, dass ein Rückfall der Krankheit entsteht. Und wer die Ängste nicht zu dosieren lernt, der wird dadurch erst richtig krank. Noch heftiger ist für den Angsterkrankten das Verharren in einer Angststarre. Eine Endlosschleife aus Ängsten mit anschließender Adrenalinvergiftung des Körpers. Das bedeutet, selbst wenn wir unsere Ängste noch nicht beherrschen, müssen wir zusehen, dass wir die Folgen der Angstattacke abbauen. Das ist extrem schwierig, denn die beste Möglichkeit für den Abbau der Anspannung und des Adrenalins zu sorgen, wäre eine sofortige körperliche Belastung. Aber körperliche Belastungen zählen zu den großen Ängsten von Angst- und Herzpatienten. Zu allem Überfluss bleibt so der Stresszustand erhalten und Adrenalin wird weiter produziert. Das schadet Herz und Kreislauf und kann zu einer Herzinsuffizienz, einer Herzschwäche führen oder sogar zum Kammerflimmern mit anschließendem Herzstillstand. Zu den Ängsten, dass bei einer körperlichen Belastung ein weiterer Herzschaden entsteht, kommen die Ängste, die durch kleinere Beschwerden entstehen, die von den Patienten nicht zugeordnet werden können. Beschwerden, die meist nichts mit dem Herz zu tun haben. Am schlimmsten wirken sich bei allen Erkrankten imaginäre oder ursachenlose Ängste aus. Hervorgerufen werden sie durch ein ständiges in sich hineinhören, bei dem Sachen gehört werden, die überhaupt keine Geräusche machen. Nach einiger Zeit entsteht ein Teufelskreis, in dem schon Angst vor der Angst aufkommt. Bei Herzpatienten haben in der Regel alle diese Beschwerden gar nichts mit dem Herzen zu tun. Selbstverständlich sind hier die realen Beschwerden durch Herzinsuffizienz und sonstige irreparable Schäden ausgenommen. Aber meist ist es so, dass gerade die Herzpatienten mit realen Beschwerden selten unter Angstattacken leiden. Warum ist das so? Diese Patienten sind sich ihres Gesundheitszustandes sehr bewusst und leben nach genauen Vorgaben. Sie lassen sich regelmäßig untersuchen, nehmen stets ihre Tabletten und lernen, auf ihren Körper zu hören. Sobald sie Schmerzen verspüren, kennen sie meist genau die Ursache. Angst. Was dabei geschieht? Angstzustände können natürlich auch entstehen, ohne dass solch schwere Traumata wie Herzinfarkte und Herzstillstände vorausgegangen sind. Das bedeutet nicht, dass Angststörungen keine Ursache besitzen. Auslöser sind fast immer Traumen. Unter anderem können die Auslöser von späteren Angststörungen in Misshandlungen im Kindesalter zu finden sein. Auch sexuelle Gewalt, Mobbing und Dauerstress können die Ursache von schlimmen Angstattacken sein und zu einer dauerhaften Störung führen. Selten, ich behaupte niemals, finden sich überhaupt keine Ursachen. Die Symptome unterscheiden sich in der Art der Angststörung, beinhalten aber allesamt Beschwerden, die an Folter erinnern. So leiden die Betroffenen, je nach Angstzustand, mehr oder weniger an Muskelanspannungen, Ruhelosigkeit bis hin zum unkontrollierten Zittern, Übererregbarkeit, Schwitzen, Schwindel, Schlafstörungen, Übelkeit, rasende Kopfschmerzen, erhöhter Harndrang, Durchfall und eben Depressionen, die selbst eine Art von Angststörung sind. Menschen, die darunter leiden, sprechen nicht von ihren Ängsten, sondern zählen genau diese vorgenannten körperlichen Beschwerden auf. Sie erkennen häufig nicht, dass sie unter Ängsten leiden. Häufig auch ihre Ärzte nicht, die Patienten mit der Diagnose, psychosomatische Beschwerden zu haben, allein lassen. werden Betroffene nicht sofort an einen Psychologen überwiesen, der die genaue Art der Angststörung zwar erst noch herausfiltern muss, sie als solche aber sofort erkennt, kann der Krankheitsverlauf fatale Folgen haben. Viele Menschen argumentieren immer noch mit dem Klischee, dass es Angststörungen und Depressionen früher nicht gegeben hätte. Sie empfinden diese Krankheitsbilder als moderne Hirngespinste und empfehlen harte Arbeit als Therapie. Dass es diese Krankheitsbilder früher nicht gegeben hat, ist definitiv falsch. Diese Leiden gab es. Sie wurden nur anders genannt und erst gar nicht als solche erkannt. Dass harte Arbeit als Therapie herhalten könne, ist dabei gar nicht so abwegig. Harte Arbeit kann auch durch Sport ersetzt werden und mit Sport konnten gute Erfolge in der Behandlung von Depressionen erzielt werden. Wem bei Angststörungen eine falsche Diagnose gestellt wird oder wer eigene Reaktionen falsch deutet, der muss mit einem langen, außergewöhnlichen Leidensweg rechnen. Das kann so weit gehen, dass eigene, starke Gefühlsregungen falsch gedeutet und als psychosomatische Beschwerden gewertet werden. Große Freude, die eine hohe Erregung auslöst und möglicherweise Herzrasen zur Folge hat, wird nicht mehr als ein positives Gefühl der Freude erkannt, sondern als Angst empfunden. Normale Reaktionen werden ab diesem Zeitpunkt vermieden. Jeder Erregungszustand, auch wenn er eine positive Ursache hat, wird automatisch falsch gedeutet und kann zu Panikreaktionen führen. Gefühlsgeladene Situationen werden gemieden oder sogar ignoriert. Das wiederum zieht natürlich erhebliche Verhaltensauffälligkeiten nach sich. Ein Angsterkrankter erzählte mir, dass er jedes Gespräch mit anderen als Aushorchen empfunden hat, aber dem Inhalt der Gespräche gar nicht folgen konnte. Er hat sein Gegenüber nur starr anblicken können und auf etwas aufgepasst, wovon er nicht wusste, was es war. Eine unbestimmbare Bedrohung hatte seinen Alltag dominiert. Interessant fand ich, was mir ein anderer, der durch seine ständigen Ängste schließlich auch an einer Depression erkrankte, erzählte. Die genauen Zusammenhänge erfuhr ich nicht, aber er sagte zu mir, dass es ihm erst wieder besser ging, als er sich mit dem Sterben abgefunden hatte. Sich ihrer seltsamen Reaktion irgendwie bewusst und um sie in der Öffentlichkeit zu vermeiden, ziehen sich die Betroffenen zunehmend zurück. Sie grenzen sich von der Gemeinschaft aus und verlieren schrittweise ihr Selbstbewusstsein. Das Vermeidungsverhalten funktioniert aber in der Praxis nicht. Es entstehen zu den unmöglichsten Zeitpunkten Situationen, in die die Betroffenen geraten und von denen sie sich völlig fertig gemacht fühlen. Diese Situationen ziehen sie in immer tiefere Angstspiralen hinein und lassen sie in einem permanenten Zustand der Hilflosigkeit und des Ausgeliefertseins verharren. Es ist ihnen fast unmöglich, ihren Zustand zu beschreiben. Und in solchen Zuständen zu leben, ist völlig unnötig. Ist die Angststörung diagnostiziert, lässt sie sich gut behandeln. Meist sind sich die Betroffenen nur nicht bewusst, dass sie unter einer behandelbaren Störung leiden und sie vermeiden den Weg zu einem Psychologen. Auch finden sie sich mit der Diagnose ihres Hausarztes ab, dass ihnen körperlich nichts fehle. Sie fragen nicht weiter nach, weil sie nicht als Simulanten abgestempelt werden möchten. Lassen sie das für sich nicht zu. Kämpfen sie um ihre Gesundheit und nehmen das Heft in die eigene Hand. Auch wenn der Aufwand dafür sie unendlich viel Überwindung kostet. Es wird sich für sie lohnen und sie erkämpfen sich ihr angstfreies und schönes Leben zurück. Selbst wenn sie sich an dieses freie Leben gar nicht mehr erinnern können. Angststörungen oder Depressionen sind ebensolche Krankheiten wie die Grippe. Eine Krankheit muss behandelt werden und dafür gibt es Spezialisten. Lassen Sie Ihre Angst nicht chronisch werden. Wenn Sie sich unsicher sind, ob Sie an einer Angststörung leiden, müssen Sie vorher von Ihrem Hausarzt alle Beschwerden untersuchen lassen und eine körperliche Ursache ausschließen können. Anschließend sollten Sie tief in Ihre Gefühlswelt eintauchen und sich selbst so weit wie möglich ehrlich analysieren. Fragen Sie sich, ob Sie vor oder bei Ihren Beschwerden von einem Angstgefühl beschlichen werden. Nicht die Angst vor den Beschwerden ist gefragt, sondern ob eine Angst bei Ihnen auftritt, die keine offensichtliche Bedrohung als Ursache hat. Oder Sie empfinden eine Bedrohung und die Angst hält nach der Bedrohung noch ungewöhnlich lange an. Sie kennen normale Ängste, aber die, die Sie verspüren, sind extrem stark und treten häufig in dieser Intensität auf. Sie spüren, dass die aufkommende Angst ihre körperlichen Beschwerden auslöst. Es passiert, dass sie von der Angst regelrecht übermannt werden und völlig die Kontrolle darüber verlieren. Wegen ihren aufkommenden Ängsten schränken sie ihre Aktivitäten ein und entwickeln häufig ein Vermeidungsverhalten. Trifft auch nur eine der vorgenannten Aufzählungen auf Sie zu, können Sie davon ausgehen, dass Sie unter einer Angststörung leiden, die behandelt werden muss und behandelt werden kann. Lassen Sie sich auf jeden Fall zu einem Psychologen oder psychologischen Therapeuten überweisen und sprechen Sie ganz offen und ehrlich über Ihre körperlichen Beschwerden, die Diagnosen der vorbehandelnden Ärzte und Ihre Ängste. Nach einem eingehenden Gespräch mit einem Psychologen erfahren Sie, ob Sie unter einer normalen Furcht oder einer krankhaften Angststörung leiden. Sollte eine Angststörung vorliegen, wird die Art der Störung festgestellt und anschließend eine Behandlung für Sie ausgearbeitet. Ein guter Psychologe wird als erstes nach der Ursache Ihrer Ängste forschen und an ihr arbeiten, bevor oder während er sich daran begibt, die Symptome zu behandeln. Das können Gespräche sein, Verhaltenstherapien oder, wenn nötig, auch medikamentöse Behandlungen in Zusammenarbeit mit Ihrem behandelnden Hausarzt oder einem Psychiater. Mit Sicherheit aber erhalten Sie Ihre Lebensfreude zurück, denn Ängste sind gut behandelbar. Sie können Ihren Arzt, Psychologen oder psychologischen Therapeuten in seinen Bemühungen um Sie unterstützen, indem Sie sich intensiv sportlich betätigen. Laufen Sie Ihren Ängsten einfach davon. Haben Sie bedingungsloses Vertrauen zu der angebotenen Hilfe. Versauen Sie sich nicht Ihr Leben und das Ihres persönlichen Umfeldes, indem Sie unnötige und irrationale Todesängste und Depressionen zulassen. Die sind nichts anderes als behandelbare Phantomschmerzen Ihres Gehirns. Ursachenlose Angst und ihre Lösung. Das ist ein Kapitel, das nicht so einfach zu beschreiben ist. Allerdings halte ich es für eines der wichtigsten Kapitel dieses Buchs. Es behandelt ein Thema, das gar nicht existiert. Die ursachenlose Angst. Es gibt das Thema letztendlich deswegen, weil jede Angst eine Ursache besitzt. Und direkt am Anfang dieses Kapitels möchte ich darauf hinweisen, dass es elementar wichtig ist, die Ursache einer Angst herauszufinden. Es nützt nichts, wenn Sie wissen, dass es viele Ursachen gibt. Die angstauslösende Ursache muss unbedingt herausgefunden werden. Werden nur die Symptome bekämpft, können diese nach einer Behandlung erneut auftreten. Es kann aber auch passieren, dass plötzlich völlig andere Symptome entstehen. Dieses Kapitel widme ich allen Menschen, die darunter leiden. An Ängsten, die zwar eine Ursache haben, die weder der Angsterkrankte erkennt, noch ein Arzt oder Psychologe diagnostiziert hat. Ich glaube bedingungslos an die Selbstheilungskräfte des Körpers und weiß, sie auf hypnotischem Weg zu aktivieren. Dass ich mich körperlich dermaßen erholt habe, liegt daran, dass ich meine Ernährung umgestellt und mit Mikronährstoffen den Nährstoffmangel ausgeglichen habe. Dann natürlich an meinen Trainingsaktivitäten, an meiner geistigen Einstellung und verschiedenen Selbsthypnosetechniken. Vielen Menschen rate ich in meinen Seminaren zu autogenem Training, zu Meditationen und Yoga, damit die Selbstheilungskräfte im Körper aktiviert werden. Das gilt ebenso für physische wie für psychische Heilung. Um aber das optimale Ergebnis zu erzielen, sollten Sie auf Hypnose zurückgreifen. Und zwar auf äußerst professionelle Hypnose. Mit der Hypnose können Blockaden identifiziert werden, selbst solche, von denen der Betroffene nichts weiß. Somit ist es für ihn auch sehr schwierig, diese Blockaden zu beschreiben. Das Fatale ist, dass solche Blockaden die Grundursache von vielen Problemen sein können. Natürlich stehen Angstzustände und Panikanfälle ganz oben auf der Liste, aber auch Depressionen, Migräne und viele andere Symptome können die Folgen sein. Ein konkretes Beispiel würde durch die Vielzahl seiner Facetten den Rahmen dieses Buches sprengen und das Thema ist viel zu ernst, um sich nur in Andeutungen zu ergehen. Deshalb versuche ich es schematisch. Beispiel: Frau A. erleidet als Kind nur Ablehnung, erfährt keine Liebe und wird durch Missachtung regelmäßig misshandelt. Das Unterbewusstsein von A. legt einen Schutzfilm des Vergessens um das Geschehen. Irgendwann wird A. erwachsen und hat die Misshandlungen völlig vergessen. Zwischendurch versucht der Schutzfilm immer wieder, an die Oberfläche zu kommen. Vielleicht, weil irgendein Auslöser, Stress, Mobbing oder sonst etwas ihn geweckt hat. Das können kleine oder große Auffälligkeiten sein, die im Umfeld von A auf Verständnislosigkeit treffen. A erkennt nicht, dass ihre Persönlichkeiten zeitweise für Sekundenbruchteile wechseln und fühlt sich nun ihrerseits unverstanden. A ist überzeugt, dass mit ihrem Partner ein Beziehungsproblem herrscht. Nach häufigem Streit trennt sich der Partner von A und lässt sie, vielleicht sogar mit Kindern, allein. Die finanzielle Situation ist prekär und zu allem Überfluss gibt die Mutter von A ihr noch die Schuld an dem Dilemma. A möchte in einem tiefen, schwarzen Loch versinken, zu dem nichts durchdringen kann, kein Geschrei, keine Sorgen, keine Vorwürfe. Zu irgendeinem Zeitpunkt erfüllt das Unterbewusstsein den ständig geäußerten Wunsch und umgibt A mit einer alles verschlingenden Depression. Irgendwann beginnt die Behandlung von A's Depression und die Suche nach der Ursache. A erklärt den Ärzten, dass alles damit begann, dass der Partner einfach verschwunden ist und der Alltag nicht mehr zu bewältigen war. Dazu die Vorwürfe der Mutter. Das Problem wird in der vermeintlichen Beziehungsunfähigkeit von A gesucht und nicht gefunden. Irgendwann helfen nur noch Medikamente. Das eigentliche Problem zu ergründen, wird äußerst schwer werden. Selbst A weiß nicht, dass das Problem in der Misshandlung im Kindesalter, der Abweisung und im Mangel an Liebe liegt, weil sie sich durch den vom Unterbewusstsein erzeugten Schutzfilm behütet fühlte. Unter Hypnose lässt sich das herausfinden. Aber bitte, das ist nur ein Beispiel. Jeder Betroffene hat eine eigene Krankengeschichte. Viele ursachenlose Ängste werden von Blockaden ausgelöst, die völlig vergessen sind. Nicht einfach vergessen, sondern das Unterbewusstsein hat einen durchgangslosen Mantel über die Ursache gelegt, damit der Betroffene wegen der eigenen Erinnerungen keinen Schaden nimmt. Bleibt solch eine Blockade bestehen, und das ist die Regel, sind Auffälligkeiten vorprogrammiert. Die äußern sich in plötzlich auftretender und anhaltender Migräne, Depressionen, Angst- und Panikanfällen. Sollten Sie darunter leiden und erhalten keine Hilfe, wenden Sie sich vielleicht einmal an einen Psychologen, der auch Hypnosetherapien anwendet. Sobald Ursachen für Ängste bekannt sind, können sie relativ leicht behandelt werden. Leider ist es meist so, dass nur die Auswirkungen von Ängsten bekannt sind. Meiner Meinung nach ist es unnütz, wenn die Auswirkungen bekämpft werden. Selbst eine Konfrontationstherapie halte ich in solchen Fällen für unnütz, weil sie nur ein Problem verlagern kann. Nehmen wir einen Angsterkrankten, der unter Agoraphobie leidet. Das ist umgangssprachlich die Platzangst, bedeutet aber, dass ein Betroffener Angst vor weiten Flächen hat und kaum noch seine Wohnung verlässt. Vielleicht entstand das Problem in früher Jugend, weil die Eltern ihn zur Strafe häufig ausgesperrt haben und ihm somit den Schutz der Wohnung verwehrten. Um diese fürchterlichen Ängste des Kindes zu reduzieren, hat das Unterbewusstsein den Mantel des Vergessens um diese Ereignisse gelegt. Irgendwann aber, im Erwachsenenalter, dringen diese unverarbeiteten Geschehnisse an die Oberfläche, zeigen sich als Phobie und die betroffene Person schafft es nach einiger Zeit nicht mehr, die Wohnung zu verlassen. Da sie sich nicht mehr erinnern kann, warum diese Angst existiert, kommt die Angst vor der Angst dazu. Was soll eine Konfrontation mit der Weite, mit großen Plätzen und vielen Menschen bringen? Außer Panik wahrscheinlich gar nichts. Und wenn es doch etwas bringt, sodass die Person sich wieder allein zurechtfindet und die Angst vor dem Außenbereich sich reduziert, ist das ursprüngliche Problem, die unverarbeiteten Kindheitserlebnisse, immer noch vorhanden. Nach einiger Zeit werden sich diese Geschehnisse entweder wieder als Agoraphobie bemerkbar machen oder der Betroffene wird mit einer anderen Phobie um Hilfe schreien. Einem Herzinfarktpatienten kann ich leicht gute Ratschläge geben, wie er sich selbst Erleichterung bei seinen Angstschüben verschafft. Der Angsterkrankte muss unbedingt die Ursache seines Leidens finden. Das kann er niemals allein. Ich rate wirklich nur zu einem Psychologen, der Hypnosetherapien anbietet und so gut ist, dass er sie zu ihrem ursprünglichen Problem zurückführt und es vollständig und sanft auflöst. Sie werden sich anschließend, selbst nach langer Leidenszeit, wieder befreit und erlöst fühlen. Im ersten Augenblick mögen sich betroffene Angsterkrankte mit meinen Tipps unbefriedigt fühlen. Aber sie haben sich dieses Buch gekauft, um ein Leben ohne Angst führen zu können. Wenn Sie Ihren bisherigen Leidensweg betrachten, dann dürfte mein Vorschlag relativ einfach zu bewerkstelligen sein. Die Hypnose ist ein sanfter Weg ohne Medikamente und eines der mächtigsten Werkzeuge für die Gesundung überhaupt. Ohne die Selbsthypnose, die ich regelmäßig durchführe, wäre ich wahrscheinlich heute nicht so belastbar und gesund, bis auf ein paar physikalische Kleinigkeiten wie meine immer noch verschlossene Herzarterie. Der Hypnosetherapeut muss gut sein und seine Kunst beherrschen. Vielleicht kann Ihnen sogar jemand in Ihrer Umgebung eine Empfehlung geben. Sie werden sehen, wie gut anschließend alle ärztlichen und psychologischen Maßnahmen bei Ihnen anschlagen und Sie die Auswirkungen Ihres Leidenswegs beseitigen können. Je mehr sie ihren Arzt und Psychologen unterstützen, desto besser greifen die erforderlichen medizinischen Maßnahmen. Anschließend, wenn es ihnen wieder besser geht, machen sie es wie ich, üben sie sich in Gelassenheit, die ich in diesem Buch versuche zu bewerben. Für weitere Informationen können Sie sich gerne auf meiner Webseite umsehen oder mir dort eine Nachricht schreiben. Antworten werde ich auf alle Fälle, auch wenn ich es nicht immer zeitnah schaffe. www.peter-riese.com. Auch Hypochonder müssen ihre Beschwerden ernst nehmen. Für das Umfeld mag ein Hypochonder vielleicht zeitweise unterhaltsam sein, aber jeder sollte begreifen, dass jemand, der sich Krankheiten und Symptome einbildet, genauso darunter leidet wie der real Erkrankte. Außerdem können eingebildete Krankheiten sehr schnell zu einer tatsächlichen Bedrohung werden. Auch dieses Thema ist ein Teil meines nächsten Buchs. An dieser Stelle kann ich Ihnen aber schon mitteilen, dass der Hypochonder ein wissenschaftlich hochinteressantes Phänomen ist. Denn wenn eingebildete Krankheiten sich manifestieren können, dann funktioniert dieser Effekt auch andersherum. Der Hypochonder wird vom Nocebo-Effekt beeinflusst. Die Umkehr ist der Placebo-Effekt. Der ist so gewaltig, dass er sogar in den Heilungsprozess eingreift, wenn der Patient weiß, dass er nur ein Placebo erhält. Der Vater der modernen Autosuggestion, der französische Apotheker Émile Coué, behauptete, dass jede Krankheit heilbar sei, nur nicht jeder Kranke, denn die gedankliche Selbstbeeinflussung ist entscheidend für den Heilungsverlauf. Wer das verinnerlicht hat, findet völlig neue Ansätze und Methoden für seinen Genesungsweg. Beginne damit, die Angst zu bannen. Die Angst darf nicht zum Beherrscher Ihres Lebens werden. Wie ich in den Vorkapiteln beschrieben habe, ist Ihre Angst eine Krankheit, die Sie tatsächlich bekämpfen und besiegen können. Ich bin überzeugt davon, dass der Kampf einzig darin liegt, die Grundursache herauszufinden. Ist das erfolgt, gibt es keinen anstrengenden Kampf mehr, sondern nur noch ein Abschiednehmen vom jahrelangen Leidensweg. Der Herzinfarktpatient kennt die Ursache seiner Angst. Nachfolgend habe ich die Herzinfarktpatienten als Beispiel herangezogen, weil ich selbst von einer koronaren Herzerkrankung betroffen bin. Die Maßnahmen und Tipps aber, um akuten Angstschüben zu begegnen, gelten selbstverständlich für viele andere Krankheiten auch. 95% aller Herzinfarktpatienten leiden unter Ängsten, bis hin zu Todesängsten, die ihnen die Lust am Leben nehmen. Das liegt daran, dass Herzinfarkte und Herzstillstände Traumen auslösen, die von den Betroffenen nicht bewältigt werden können. Das Gehirn schafft es deshalb nicht, das Ereignis in das Hirnareal Vergangenheit abzuspeichern. In meinem Buch »Einmal sterben und zurück« habe ich beschrieben, wie man sein Gehirn trainieren kann, trotzdem traumatische Vorgänge ad acta zu legen. Die Situation mit der Abspeicherung in die Vergangenheit und der damit verbundenen Bewältigung ist leicht zu erklären. Als praktisches Beispiel betrachten Sie einfach eine alltägliche Situation. Sie können sich wahrscheinlich nicht an Ihren letzten Stolpersturz erinnern und die Hautabschürfungen, die er verursachte, oder die damit verbundenen Prellungen. Jedenfalls denken Sie nicht ständig darüber nach. Das liegt daran, dass der Sturz von Ihrem Gehirn als vergangen abgespeichert ist und somit vergessen wurde. Es wäre ja auch schrecklich, wenn Sie ununterbrochen an den Sturz denken müssten, die Schmerzen im Nachhall spürten und Ihre Hautabschürfungen visuell vor Augen hätten. Sie würden sich gar nicht mehr auf die Straße trauen und nur noch auf Ihre Füße schauen, ob sich da nicht erneut ein Hindernis auftut, über das gestolpert werden könnte. Die ständig präsente Erinnerung an den Sturz ließe eine andere Reaktion gar nicht zu. Schon das würde Ihre Lebensqualität gewaltig einschränken. Den Herzinfarktpatienten geht es noch ein wenig schlimmer. Sie quälen sich nicht mit einer ständig präsenten Erinnerung an ein paar schmerzhaften Hautabschürfungen herum, ihnen ist vielmehr der Herzinfarkt mit all seinen Schmerzen, der gespürten Todesnähe oder sogar der Tod selbst ein ständig präsenter Begleiter. Ein Zwicken oder Zwacken an irgendeiner Stelle am oder im Körper lässt für sie den leibhaftigen Tod erscheinen, der sie umarmt und sie in ein schwarzes, durchsichtiges Tuch aus Depressionen hüllt. Durch das schwarze Tuch sehen sie von da ab die Welt. Und weil der ständig präsente Herzinfarkt eine Bedrohung darstellt, produziert der Körper Substanzen, um eine Angstreaktion und den Fluchtinstinkt auszulösen. Die imaginäre Panikattacke kann nicht durch eine körperliche Aktion abgebaut werden und das freigesetzte Adrenalin schädigt zusätzlich und extrem den Körper. Wenigstens aber weiß der Herzpatient, woher seine Ängste stammen. Am härtesten trifft es den Angstpatienten. Der leidet unter Angstattacken und weiß nicht mal, woher sie stammen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einer U-Bahn und plötzlich überfällt Sie schlagartig eine fürchterliche Todesangst. Die ist da, sitzt Ihnen im Nacken und lässt Sie völlig erstarren, auf das Ende wartend, woher auch immer es kommt. Wie sollen Angsterkrankte und Herzinfarktpatienten mit ihren Ängsten umgehen? Was sollen sie anstellen, damit sie wieder mit Freuden ihr Leben genießen können? Das kann nur mit einer Vielzahl von Einzelschritten vonstatten gehen. Herzinfarktpatienten müssen sich als erstes aus ihrer Unwissenheit befreien und lernen, was Angst bedeutet, wofür sie tatsächlich gut sein kann, welchen Schaden irrationale Ängste auslösen können, wodurch solche Phantomängste entstehen und wie sie beherrscht werden können. Zuerst muss das Gehirn darauf trainiert werden, den Herzinfarkt und das Geschehene drumherum in die Region Vergangenheit abzuspeichern. Nachfolgend wiederhole ich zwei Tipps, über die ich schon in Einmal sterben und zurück geschrieben habe. Auch wenn Sie die schon gelesen haben, holen Sie sich noch einmal in Erinnerung, wie man das Vergessen lernen kann. Ich habe genau das immer und immer wieder praktiziert. Erfolgreich, wie mir meine Psyche bestätigt. Tipp 1. Sie können selbst dazu beitragen, Ihrer Pein zu entkommen und Ihr Gehirn neu zu sortieren. Sie sollten mit Ihren Mitmenschen häufig über Ihre vergangene Krankheit sprechen. Die Gespräche sollten Sie so lange führen, bis Sie feststellen, dass Sie von etwas Vergangenem sprechen. Sobald Sie feststellen, dass Sie sich wiederholen, werden Sie feststellen, dass Ihr schlimmes Erlebnis in der Vergangenheit liegt. Auch wenn Sie mit sich in Zwiesprache geraten, sollten Sie bewusst die Vergangenheitsform wählen. Eine weitere große Hilfe ist das von qualifizierten Ärzten und Psychologen verwendete EMDR-Verfahren. EMDR bedeutet Eye Movement Desensitization and Reprocessing, was auf Deutsch Augenbewegungsdesensibilisierung und Wiederaufarbeitung bedeutet. Ein Zungenbrecher für eine relativ einfache Vorgehensweise. Dabei werden Sie gelehrt, mit einem digitalen Gerät, das einen bewegenden Punkt erzeugt, oder einem Finger oder Bleistift, der sich vor Ihnen bewegt und den Sie mit Ihren Augen verfolgen, belastende Erinnerungen zu verarbeiten. Also, sollte es Ihnen mal ähnlich schlecht ergehen, egal aus welchem Grund sich eine Angst in Ihrer Gegenwart breit macht und dort verbleiben möchte, ziehen Sie eine solche Behandlung in Erwägung, bevor Sie verzweifeln. Wenn Sie selbst Betroffener sind, machen Sie Ihren Angehörigen bewusst, dass Sie schwer krank waren, aber auf dem Weg der Genesung sind. Bitten Sie sie um Hilfe, wenn Sie reden möchten oder wenn Ängste zu Ihnen durchdringen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt offen über die Geräusche, die Sie in Ihrem Innersten hören und die Sie ängstigen. In den meisten Fällen wird er sie Ihnen erklären und Sie beruhigen können. Ständige Todesangst ist gefährlich, sie tötet schleichend denjenigen, der unter ihr leidet. Der nächste Tipp dient allen. Er ist für Angsterkrankte gut, für Herzinfarktpatienten und für jeden, der darunter leidet, seine Gedanken nicht fokussieren zu können. Denjenigen, denen regelrechte Gedankenkaskaden durch den Kopf schießen und die dadurch keinen klaren Gedanken mehr fassen können, und für alle, die endlich tief, fest und ruhig schlafen möchten, ohne sich von Sorgen geplagt hin und her zu wälzen. Tipp 2. Eine weitere sehr wirkungsvolle Methode der Selbsthilfe ist die Nutzung des Rote-Sonne-Systems. Sobald trübe und depressive Gedanken alles andere bei Ihnen verdrängen und Sie beginnen, sich mental in ein schwarzes Loch zu schrauben, sollten Sie im Geist eine imaginäre rote und im Inneren weißglühende Sonne entstehen lassen. Alle Ihre Gedankenkaskaden, Sorgen und Ängste sollten Sie mit dem im Geist gesprochenen Wort Sonne überlagern und in das gleißende Licht werfen. Je stärker der depressive Gedanke versucht, sich in den Vordergrund zu spielen, desto intensiver lassen Sie das rote Licht der Sonne strahlen. Das rote Licht verbietet Ihnen, die depressiven Gedanken weiterzuführen oder sie gar zu Ende zu denken. Verbrennen Sie mit dem roten Licht der Sonne alles Negative. Die Probleme, von denen Sie gerade noch überwältigt wurden, verglühen für eine Zeit, die Sie allein bestimmen. Sobald Sie bereit sind, sich mit ihnen zu befassen, holen Sie sich einzeln Ihre Aufgaben hervor und bearbeiten sie. Diese Methode hat mir schon häufig den Tag gerettet. Sie funktioniert nach einer kurzen Übungszeit. Die zwei Tipps sollten Sie in Ihr Tagesprogramm einpflegen. Damit wäre dann schon ein großer Teil der Angstbewältigung geleistet. Physische Beschwerden unbedingt ausschließen. Bevor ich mich getraut habe, meinen Körper zu belasten, habe ich einige Maßnahmen ergriffen, die ich jedem nur empfehlen kann. Lassen Sie sich von Ihrem Arzt auf Herz und Nieren untersuchen und Ihren Ist-Zustand diagnostizieren. Mit dem Ergebnis kennen Sie Ihren Gesundheitszustand. Sie sollten ab diesem Zeitpunkt weitgehend genau so leben, dass sich an Ihrem Gesundheitszustand bis zum nächsten Kontrolltermin nichts negativ ändert. Damit schließen Sie bei neu auftretenden Beschwerden aus, dass diese aus Ihrer Krankheitsgeschichte resultieren. Ihr Arzt wird Sie in jedem Fall gewissenhaft untersuchen und Sie mit gutem Gewissen bis zu Ihrem nächsten Kontrolltermin nach Hause schicken. Der folgende Kontrolltermin wird von Ihrem Arzt so gewählt, dass eine Gefahr für Sie ziemlich ausgeschlossen ist, er keine Gefährdung in den Zwischenräumen vermutet. Verlassen Sie sich also auf Ihren Fachmann in Sachen Gesundheit. Und wenn Sie bei Ihrem Arzt sitzen, fragen Sie ihn direkt, was er davon hält, dass Sie sich sportlich betätigen möchten. Er soll Ihnen eine vernünftige Einschätzung Ihrer Belastbarkeit geben. In jedem Fall wird er Sie darauf aufmerksam machen, sich nicht zu überlasten. Das ist auch richtig so. Hören Sie auf Ihren Körper. Dass ich nur im normalen Rahmen meine Belastbarkeit habe testen lassen und meinen Arzt nicht gefragt habe, was er davon hält, wenn ich einen Marathon laufe, liegt auf der Hand. Er hätte mir gesagt, dass er überhaupt nichts davon hält und ob während meines Todes der Sauerstoffmangel im Gehirn größer gewesen war als angenommen. Ich wurde immer wieder gefragt, warum es unbedingt ein Marathon sein muss. Ob es nicht reicht, hin und wieder 10 Kilometer zu laufen oder... Sogar in der TV-Sendung Heute Leben fragte mich der beliebte Moderator Wolfram Pilchner, warum ich mich einer solchen Belastung aussetze. In der Sendung antwortete ich ihm, dass das ein ureigenes Ding für mich wäre, das ich mir selbst als Aufgabe gegeben hatte. Aber die Wahrheit liegt noch wesentlich tiefer. Stellen Sie sich bitte einfach vor, wie ich mich in meinem Zustand fühlte. In der Meinung, kerngesund zu sein, einigermaßen sportlich und unverwundbar, wurde ich plötzlich von einem Herzstillstand gefällt wie eine Eiche von einem Blitz. Dann lag ich da, mit meiner sonst großen Klappe, und war leer, ausgebrannt und allem Anschein nach zu nichts mehr zu gebrauchen. Ich wollte nicht mehr einfach nur wieder auf die Beine kommen, sondern etwas schaffen, was ich nicht mal vor dem Herzstillstand geschafft hatte. Ich wollte nicht den alten Zustand wiederherstellen, meine Vorstellung von Gesundung ging weit darüber hinaus. Der Normalzustand gesund sollte in meinem Körper überschritten werden. Hypergesundheit wollte ich erreichen oder beim Laufen explodieren. In meiner Vorstellung konnte nur ein sehr gesunder Mensch einen Marathon überleben. Dieses sehr gesund wollte ich ausloten, mich dem Zustand schrittweise annähern. Erstmal laufen lernen, dann Kilometer machen und anschließend auf Geschwindigkeit kommen. Überstand ich das und schaffte es, den kritischen Punkt zu überschreiten, und der lag meiner Meinung nach bei 20 Kilometern, dann hätte ich den Zustand erreicht. 20 Kilometer liegen außerhalb jeder Vorstellung einer gemütlichen Joggingstrecke. In meinem Kopf spukte das Bild, dass ich, wenn ich einmal die 20 Kilometer schaffen würde, ich wieder gesund wäre. Gesünder als vor meinem Tod. Der Marathon war für mich die einzige Möglichkeit, die Grenzen zu sprengen. Ein öffentlicher Wettbewerb, der alles abverlangte. Ein Wettbewerb, von dem jeder weiß, dass ich ihn antreten werde. Und da ich mich genau kenne, wusste ich auch, dass ich nur hinter meinem Vorhaben stehen würde, wenn ich mich öffentlich dazu bekenne. Mir selbst hätte ich mitten im Training den Mittelfinger gezeigt. Da war ich ähnlich veranlagt wie mein düsterer Danny, der mich für einen Idioten hält. Das, was ich mit mir veranstalte, ist daher eher eine seltsame Form von Wahnsinn und nicht unbedingt zur Nachahmung empfohlen. Trotzdem können Sie sich an meinen Aktionen orientieren. Denn wenn ich mit 2 Herzinfarkten, einem Herzstillstand und mit verschlossener Herzarterie einen Marathon schaffen sollte oder auch nur einen Halbmarathon, dann sollte allen Herzinfarktpatienten bewusst sein, dass sie gefahrlos tägliche Spaziergänge absolvieren oder noch besser sich einer Herzsportgruppe anschließen können. Dass ich das damit beweisen kann, ist für Sie ein nützlicher Nebeneffekt meines Wahnsinns. Belastung bringt sie nicht um, vielmehr wird ihr Organismus gestärkt. Doch zum Sport kommen wir später. Nach dem Arztbesuch können Sie schon mal ein vorläufiges Resümee ziehen. Ihr Gesundheitszustand ist Ihnen jetzt bekannt und Sie befinden sich in einem relativ sicheren Bereich bis zum nächsten Kontrolltermin. Sollte direkt nach dem Arztbesuch etwas zwicken und zwacken, können Sie mit relativ großer Sicherheit davon ausgehen, dass die Ursache dieser Beschwerden nicht von Ihrem Herzen stammt und sich kein neuer Infarkt oder gar Herzstillstand ankündigt. Ausnahmen sind tatsächlich eher die Ausnahme. Entweder arbeiten gerade Ihre Brust- oder Rückenwirbel gegen Sie oder eine Verspannung der Muskeln macht Ihnen zu schaffen. Vielleicht auch irgendetwas anderes, aber nichts Lebensbedrohliches. Diese Sicherheit gibt Ihnen Ihr soeben absolvierter Arztbesuch. Wenn am nächsten Tag erst die Beschwerden eintreten, wissen Sie, das hat nichts mit einem Infarkt zu tun. Sie können sich ziemlich sicher sein, dass sich bis zu Ihrem nächsten Kontrolltermin nichts Dramatisches an Ihrem Gesundheitszustand ändern wird. Selbst wenn es zwickt und zwackt, wird es Sie nicht umbringen. Hinzu kommt noch die ziemliche Sicherheit Ihrer Medikamente, die einen weiteren Herzinfarkt so weit wie möglich ausschließen. Aber es geht natürlich auch um Ihren Kopf und was darin vorgeht. Da hilft es Ihnen nicht, wenn jemand wie ich Ihnen mitteilt, dass Ihre Beschwerden nicht vom Herzen stammen und Sie sich beruhigt zurücklehnen können. Lassen Sie also die Beschwerden abklären. Suchen Sie auf jeden Fall einen Orthopäden auf und lassen Ihre Wirbel untersuchen. Häufig ist es so, dass Ihr Rücken verspannt ist wie eine Betonwand und Ihnen Schmerzen am gesamten Körper bereitet. Durch die Nervenbahnen wird der Schmerz dabei so abgeleitet, dass es an Stellen wehtut, an denen keine Ursache vorliegt. Seien Sie hartnäckig in Ihrer Beschwerdensuche, auch bei Ihrem Arzt. Sie haben einen Anspruch darauf, dass Ihnen geholfen wird und Sie schmerzfrei Ihr Dasein genießen können. Bedenken Sie aber bitte, dass die Ärzte keine Zauberer sind und sich hauptsächlich in Ihrem Fachbereich auskennen. Wenn der Kardiologe feststellt, dass mit Ihrem Herzen und Ihren Gefäßen alles in Ordnung ist, wird er Ihnen das mitteilen. Das können Sie dann auch glauben, aber in den seltensten Fällen schickt er Sie anschließend zu einem Neurologen oder Orthopäden. Wenn Sie fragen, woher Ihre Beschwerden kämen, wenn nicht vom Herzen, sollten Sie mit einem Schulterzucken rechnen. Der Kardiologe wird sich nicht weiter festlegen wollen oder irgendwelche Mutmaßungen anstellen. Das wäre wieder die Aufgabe Ihres Hausarztes. Ich habe festgestellt, dass es vielen Menschen peinlich ist, mit den gleichen Beschwerden mehrfach ihren Arzt zu belästigen. Das ist aber nicht peinlich. Belästigen Sie ihn ruhig, schließlich geht es um Ihr Wohlbefinden. Also hin mit Ihnen zu Ihrem Hausarzt und machen Sie ihm klar, dass sich an Ihren Beschwerden nichts geändert hat und Sie immer noch nicht wissen, welche Ursache die haben. Ihr Herz wäre schließlich in Ordnung, zumindest unter Kontrolle, wie vom Kardiologen festgestellt wurde. Denn es ist eine Tatsache, dass Ihre Beschwerden immer noch bestehen. Gibt der Kardiologe ein alles in Ordnung, können Sie davon ausgehen, dass sich Ihr Herz-Kreislauf-System in einem zufriedenstellenden Zustand befindet. Es kann aber sein, dass die Beschwerden von einem ganz anderen Ort im Körper stammen, als sie gefühlt werden. Muskelverspannungen, als Beispiel, können Wirbel verschieben und die seltsamsten Symptome auslösen. Möglicherweise sind Ihre Beschwerden auch gar nicht physischer Natur. Ihre Psyche könnte vielleicht gerade etwas verrückt spielen und die Beschwerden verursachen. Alle diese ursachenlosen Beschwerden müssen abgeklärt werden, denn wie Sie in den vorherigen Kapiteln schon gelesen haben, gibt es nur scheinbar ursachenlose Beschwerden oder Ängste. Wenn Sie das Gefühl haben, als Simulant abgestempelt zu werden, wechseln Sie einfach den Arzt. Bei solch einer leichtfertigen Diagnose könnte schließlich auch die Situation eintreten: Herr Doktor, unser Simulant ist gestorben. Mit einem »Na, jetzt übertreibt er aber wirklich« kann der Arzt sich dann auch nicht mehr herausreden. Nehmen Sie sich die Zeit und lassen Sie sich zu den Fachärzten überweisen, die für Ihre Beschwerden in Frage kommen können. Sie können sich nicht vorstellen, wie befreiend eine treffende Diagnose ist, bei der die anschließende Behandlung positive Resultate hervorbringt. Es fühlt sich an wie ein neues Leben. Und stellen Sie sich vor, dass Ihre quälenden Beschwerden möglicherweise mit nur 10 Sitzungen Massagen einfach weggeknetet werden könnten. Jeder Aufenthalt in allen Arztpraxen hätte sich dafür gelohnt. Aber noch besser ist, Sie lernen dabei Ihren Körper kennen. Sie arbeiten sich aus dem tiefen Tal der Unwissenheit heraus und können Beschwerden zukünftig ganz anders einschätzen. Lassen Sie sich also nicht unterkriegen. Streiten Sie um Ihr Recht auf ein fröhliches Leben und misstrauen Sie auf jeden Fall irgendwelchen Ferndiagnosen aus dem Internet. Das könnte nämlich tatsächlich fatale Folgen für Ihren Krankheitsverlauf haben. Ich habe mich interessenhalber bei den unterschiedlichsten Foren im Internet angemeldet. Die sind wirklich toll für diejenigen, die über ihre Probleme und Ängste sprechen möchten. Sie sind allerdings fatal, wenn Tipps über Medikationen erteilt werden. Das kann nur Ihr Arzt entscheiden. Und Ihr Arzt ist auch nicht unfähig, nur weil ein Forenmitglied aus den Chatrooms andere Behandlungen oder andere Medikamente erhält als Sie. Jeder Krankheitsverlauf ist individuell und hat seine eigenen Tücken. Nur Ihr Arzt kennt all die Parameter, die bei Ihrer Behandlung zu beachten sind. Hören Sie auf keinen Fall auf gut gemeinte Laienmeinungen, nur weil diese einigermaßen nachvollziehbar beschrieben sind. Lassen Sie sich auf keinen Fall auf alternative Medikamente oder Naturheilmittel ein, ohne vorher mit Ihrem Arzt darüber gesprochen zu haben. Das kann sonst tatsächlich lebensgefährliche Folgen für Sie haben. Auch Naturheilmittel erzeugen in einem bestimmten Maß Wechselwirkungen mit pharmazeutischen Medikamenten und können Ihnen damit mehr schaden als nützen. Nerven Sie lieber Ihren Arzt mit Ihren Beschwerden, als einer Laiendiagnose zu vertrauen, die Ihnen irgendwie schön verkauft wurde. In meinem Freundes- und Bekanntenkreis befinden sich zwei Hypochonder. Beide holen sich ihre Diagnosen regelmäßig aus dem Internet. Der eine hat es häufig im Hals und leidet unter extremen Kopfschmerzen. Natürlich leidet er schlimmer als jeder andere Mensch, denn er hat im Internet gelesen, dass er bald sterben wird. Die Halsschmerzen würden von Kehlkopfkrebs zeugen und die Kopfschmerzen stammen von einem Hirntumor. Das konnte er aus den Beschreibungen genau herauslesen und diagnostizieren. Er sähe auch schlecht auf dem rechten Auge, sagt er häufig. Er wird sich unbedingt in einer Spezialklinik untersuchen lassen müssen, weil der Tumor schon gegen sein Auge drücke. Das Internet hat er durchrecherchiert und festgestellt, dass es für eine Operation zu spät sei, weil bei seinen Beschwerden sich schon strahlenförmig Metastasen gebildet haben müssen. Mein anderer Freund leidet noch schlimmer, irgendwie leiser, aber dramatischer. Er hat alle seine Diagnosen ebenso aus dem Internet erhalten. Bei ihm habe ich das Gefühl, dass er auf Kommando sogar bluten kann. Beide beziehen ihre Informationen aus dem Internet schon seit 10 Jahren. Beide merken gar nicht, dass sie noch nicht gestorben sind und beide haben immer noch die gleichen Symptome und belästigen damit ihr Umfeld. Sie werden mit Sicherheit über 100 Jahre alt. Außer sie provozieren eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Irgendwann kann es passieren, dass sich ihre eingebildeten Krankheiten manifestieren und zu realen Krankheiten mit allen Symptomen werden. In solch einem Fall kommt die fatale Schlussfolgerung dazu, dass sie es schon immer gewusst hatten. Und mit Sicherheit haben beide tiefsitzende Blockaden, die diese Krankheitsängste in schöner Regelmäßigkeit erzeugen. Denn Ängste haben stets eine Ursache. Eine Hölle in sich. Auch in solchen Fällen müssen nur die Blockaden von einem fähigen Hypnotherapeuten aufgelöst werden, damit die gepeinigten Seelen sich wieder beruhigen können. Das Problem, das vorherrscht, ist nicht eine eingebildete Krankheit, sondern die Überzeugung, dass sie tatsächlich krank sind. Die wichtigsten Voraussetzungen, um die Angst zu bannen. Für jeden, der unter Ängsten leidet und diesen Zustand beenden oder zumindest stark reduzieren möchte, gelten nachfolgende Voraussetzungen. Schon Hippokrates von Kos, der 460 bis 377 vor Christus lebte, hat gesagt, dass die Nahrungsmittel die Heilmittel und die Heilmittel die Nahrungsmittel sein sollen. Das bedeutet, um gesund zu sein oder zu werden, muss man zuerst darauf achten, dass der Nährboden einer Vielzahl von Krankheiten wegfällt, der mangelernährte Körper. Wir benötigen dringend eine ausgewogene Ernährung. Es reicht nicht, dass wir uns zu 90% gut ernähren. Die 10%, die dabei fehlen, bilden einen Nährboden für unzählige Erkrankungen. Dazu zählen auch Angsterkrankungen und Depressionen. Die gedeihen bei schlechter Ernährung besonders gut. Bewegen Sie sich so viel wie möglich und befreien Sie Ihren Geist von schlechten Gedanken, denn Hippokrates lehrte auch, dass Gehen die Medizin des Menschen ist. Die wirksamste Medizin aber sei die natürliche Heilkraft, die sich im Inneren eines jeden befindet. Zu seinen Lehren gehörte außerdem der Hinweis, dass von einem Arzt zu erwarten sei, dass er vor der Macht des Geistes, Krankheiten zu heilen, Achtung hat. Um sich also von seiner Angsterkrankung zu befreien, unabhängig welche Ursache sie hat, sollten sie zuerst die vorgenannten, wenigen, aber ausgesprochen wichtigen Voraussetzungen erfüllen. Ist die Angsterkrankung einmal da, ist es egal, welche Ursache sie letztendlich hat, sie kommt mit schrecklicher Gewalt. Ein Herzpatient hat einen Vorteil, er kennt die Ursache seiner Angst. So hat er wenigstens einen Ansatz, an dem er für eine geistige Gesundung arbeiten kann. Wer absolut gesund gelebt hat und trotzdem einen Herzinfarkt bekommt, der zählt zu den seltenen Ausnahmen, die nicht mal in den Statistiken Erwähnung finden und deswegen als Beispiel nicht in Frage kommen können. Den Herzinfarkt haben sie in der Regel selbst verschuldet. Die Ursachen dafür sind bekannt. Es sind die nachfolgend aufgezählten Todsünden. Rauchen, Alkohol, Stress und Ängste, falsche respektive schlechte Ernährung, Übergewicht und Bewegungsmangel sowie die daraus resultierenden weiteren Krankheiten wie Bluthochdruck und Diabetes 2. Es ist wahnsinnig schwer, aber wenn Sie es schaffen, mit den Todsünden zu brechen und eine vollständige Umstellung Ihrer Lebensumstände zu bewirken, werden Sie gesundheitlich besser dastehen als vor Ihrem Herzinfarkt. Ausnahmen mit schweren Schädigungen am Herzen, die durch den Infarkt oder einen zu spät behandelten Infarkt entstanden sind, sind natürlich davon ausgenommen. Die davon Betroffenen spüren aber genauso durch eine positive Umstellung ihres Lifestyles eine extrem große Anhebung der Lebensqualität. Befinden Sie sich in einem einigermaßen gesunden Zustand, wird die Umstellung auf eine gesunde Lebensweise und Sport Ihnen eine erstaunliche Lebensqualität bescheren. Auch Angststörungen, deren Ursache die Betroffenen noch nicht kennen, fallen mit einer gesunden Lebensweise in ihrer Stärke auf ein erträgliches Maß. Sollten Sie weiter an einer ungesunden Lebensweise festhalten, möchte ich Ihnen an dieser Stelle kurz vor Augen halten, was Sie Ihrem Körper und somit auch Ihrem Gesundungsprozess an zusätzlicher Arbeit aufbürden. Ihren Selbstheilungskräften würde es viel leichter fallen, Sie von einer Krankheit und Angstzuständen zu befreien, wenn Sie auf Nachfolgendes verzichten könnten. Mit Informationen, die viele noch nicht kennen. Über das Rauchen. Die Gifte von 7 Zigaretten töten einen erwachsenen Menschen. Nur der fantastischen Regenerierfähigkeit des Körpers haben Raucher es zu verdanken, dass sie die Gifte schneller abbauen, als sie von den Zigaretten getötet werden. Letztendlich bedeutet das aber, dass der Körper bei einem Konsum von einem Päckchen Zigaretten dreimal täglich gegen das Sterben ankämpft. Dieser Kampf auf Leben und Tod, der den meisten Rauchern nicht bewusst ist, ist so dramatisch, dass durch die Überlastung auch weitere Schutzfunktionen des Körpers einfach ausgeschaltet werden. Wer nur eine einzige Zigarette raucht, der lähmt für einen Zeitraum von 8 Stunden die Flimmerhärchen in seinen Lungen. Schleim und Dreck können nicht abtransportiert werden und die Bronchien sind völlig ungeschützt allen Angriffen ausgeliefert. Die durch das Rauchen bewirkte dauerhafte Schädigung der Lunge greift in Folge die rechte Herzkammer an. Durch die Verhärtung des Lungengewebes muss die rechte Herzkammer um ein Vielfaches mehr arbeiten, damit überhaupt noch Blut in die Lungen gepumpt werden kann. Durch die Überlastung bricht irgendwann das Herz ein und leidet unter einer Rechtsherzinsuffizienz. Ich möchte keine weiteren Folgen aufzählen, denn die sind sowieso jedem bekannt und sehr hässlich. Letztendlich wird aber das Herz durch das Rauchen schwer verletzt, nicht durch Verkalkung der Gefäße, sondern vollkommen hinterhältig über die beschädigte Lunge. Über den Alkohol. Sie sollten den Alkoholkonsum so weit wie möglich reduzieren, weil Alkohol ein Zellgift ist. Würde er heute erfunden, er käme in Sekunden schneller auf die Liste verbotener Substanzen. Alkohol würde als Halluzinogen geführt, das Rauschzustände und Aggressionen auslöst und nach nur kurzer Genussdauer zu lebenslanger Abhängigkeit führt. Über das Essen. Machen Sie sich die Mühe und wählen Sie gezielt Ihre Speisen aus. Greifen Sie zu frischen, saisonalen Nahrungsmitteln und bereiten Sie sich daraus Ihr Essen. Genießen Sie schon die Zubereitung. Trinken Sie dabei ein Glas Wein, wenn Sie wie ich nicht völlig auf das Zellgift verzichten können oder sparen es sich zum Essen auf. Meiden Sie Ihrem Körper zuliebe ungesunde Fertiggerichte. Über Stress und Ängste. Die Folgen von Stress und Ängsten sind eine Überschwemmung im Körper von Adrenalin. Der normale Abbau des Hormons ist gestört und es vergiftet dadurch den Körper. Im schlimmsten Fall bringt es einen um. Über Bewegung. Bewegen Sie sich viel und wenn möglich, treiben Sie Sport. Sie verlängern damit Ihr Leben. Der Spruch »Sport ist Mord« stimmt definitiv nicht. Selbst das Leben von Winston Churchill, dem ohne Nachweis, dass er das tatsächlich gesagt hatte, der Spruch »No Sports« zugeordnet wurde, war von regelmäßigen sportlichen Aktivitäten geprägt. Bewegung stärkt das Immunsystem und stabilisiert Ihren Muskel- und Kreislaufapparat. Ihr Stoffwechsel wird angeregt und Ihr positiver Cholesterinwert steigt. Ich habe mir das Credo »Lauf um dein Leben« als Motto und Motivation gewählt. Auch wenn Danny der Meinung ist, ich wäre kein Adler, ich wäre ein Wrack. Es ist natürlich nicht möglich, von heute auf morgen alle Sünden, die Sie begangen haben, zu bereinigen. Aber es ist von heute auf morgen möglich, mit dem Bereinigen zu beginnen. Mit jedem Tag, den Sie ohne die Risikofaktoren leben, reduziert sich auch Ihr Risiko, deswegen einen neuen Herzinfarkt zu bekommen. Mit jedem Tag der Todsündenabstinenz und der Hinwendung zu einem gesunden Leben regeneriert sich Ihr Körper von den angerichteten Schäden. In der Anfangsphase sogar überproportional schnell. Das Feintuning der Regeneration ist es, das etwas länger dauert. Wenn Sie aber die Todsünden aus Ihrem Leben verbannen und das im Einzelnen mit Ihrem Arzt besprechen, können Sie die Umstellungsbilanz mit in Ihre Genesung einbeziehen. Bei jeder Untersuchung und bei jedem Blutbild erkennen Sie das zusätzliche positive Ergebnis. Ein Ergebnis, das gewaltig dazu beiträgt, Ihre Ängste abzubauen. Je weniger Risikofaktoren Sie ausgesetzt sind, desto weniger Ursachen gibt es für berechtigte Todesängste. Gibt es also nach einem Herzinfarkt kaum noch Gründe für Todesängste und Sie werden trotzdem von ihnen überfallen, müssen Sie, soweit es Ihnen möglich ist, rational ans Werk gehen und sich alle Punkte in einer Reihenfolge bewusst machen. Vielleicht war der Herzinfarkt auch nur ein Auslöser für eine lange verborgene Blockade, von der sie plötzlich mit Ängsten gequält werden. Das muss herausgefunden werden. Soforthilfe bei Panikattacken. Beginnen wir beim Zeitpunkt Null. Ihr Herzinfarkt oder eine andere Krankheit liegt hinter Ihnen und Sie fühlen sich mit Ihrer Psyche, von der Sie sich unangenehm attackiert fühlen, völlig alleingelassen. So war es auch bei mir. Zwar waren Zeitabschnitte dazwischen, an denen ich überhaupt nichts verspürte, weder Ängste noch Todesängste, aber in diesen Zeitabschnitten, das habe ich im Nachhinein ganz deutlich gespürt, habe ich auch nicht richtig gelebt. Die Lebensfreude war nicht mehr anwesend. Sie kehrte erst zurück, als die Angst zurückkehrte. Sollte Ihnen das passieren, was mir auch passierte, dass Sie zum Beispiel auf Ihrem Sofa sitzen und plötzlich etwas in Ihrem Körper spüren, das Ängste oder sogar Todesängste auslöst, stellt sich die Frage, wie können Sie sich allein aus solch einer Paniksituation wieder heraushelfen? Wenn Sie das machen möchten, was mir immer geholfen hat, versuchen Sie einfach Nachfolgendes. Sie beginnen bei einer Panik- oder Angstattacke sofort mit Atemübungen. Sie atmen gezielt langsam ein, ganz tief, sodass der Sauerstoff bis in die Lungenspitzen gelangt und Sie ihn in der Bauchhöhle spüren. Das wird Bauchatmung genannt. Jetzt atmen Sie wieder langsam aus. Die Zeit des Ausatmens sollte doppelt so lange dauern wie die des Einatmens. Diesen Atemvorgang wiederholen Sie so oft, bis eine beruhigende Wirkung einsetzt und Ihr Puls sich wieder normalisiert. Es ist nicht tragisch, wenn Ihnen durch die übermäßige Sauerstoffzufuhr etwas schwindelig dabei wird. Es wäre von Vorteil, wenn Sie diese Art des Atmens schon vor einer Panikattacke beherrschen würden. Trainieren Sie das einfach in völlig normalen Situationen. Diese Art des Atmens kann Ihnen dabei helfen, einzuschlafen, wenn Sie sich abends im Bett unruhig wälzen und Ihre Gedanken Karussell mit Ihnen fahren. Sie müssen sich dabei nur auf eine einzige Situation konzentrieren. Eine Situation, in der Sie sich sehr wohl fühlen. Meinetwegen ein schöner Urlaub. Das ist wie Schäfchenzählen, nur nicht so langweilig. Ich spiele in Gedanken immer Tischtennis und versuche dabei völlig beherrscht, meine Atmung zu regulieren. Meist schlafe ich nach dem ersten Satz schon ein. Besonders gut lernen Sie diese Art des Atmens bei einem kurzen Seminar über autogenes Training oder Sie absolvieren einen Yogakurs. Ihr Körper wird es Ihnen in jedem Fall danken. Sie wissen jetzt, was bei Ihnen die Todesangst ausgelöst hat, und Sie wissen, dass nicht Ihr Herz die Ursache ist. Sie beruhigen sich weiter und werden zur Entladung Ihrer Todesangst einen Spaziergang oder sogar etwas Sport machen. Das schnell aufgebaute und angestaute Adrenalin muss wieder aus Ihrem Körper heraus. Während des Spaziergangs atmen Sie weiter bis in den Bauch hinein und für das Ausatmen nehmen Sie sich die doppelte Zeit. Sie beruhigen sich dabei immer mehr und durch die Bewegung baut sich das Hormon Adrenalin ab, bevor es Ihren Körper schädigen kann. Geht der Schmerz oder das verspürte Stechen wieder von allein weg, dann merken Sie sich die Symptome genau. Beim nächsten Auftreten können Sie schon wesentlich besser mit dem Schmerz umgehen, wissen Sie doch, dass er bei vernünftigem Atmen und ein wenig Bewegung von allein wieder verschwindet. Geht der Schmerz nicht weg und bleibt hartnäckig, gehen Sie zuerst zu Ihrem Kardiologen und lassen Ihr Herz checken. Anschließend, wenn der Kardiologe keine Auffälligkeiten feststellen kann, suchen Sie den Orthopäden auf und lassen Ihre Rückenmuskulatur und die Wirbel überprüfen. Sollte der Orthopäde eine Verspannung oder ein Verrutschen der Wirbel feststellen, bekommen Sie Ihre Schmerzen mit einer einfachen Massage wieder weg. Eine lösende Spritze lassen Sie sich nur bei extremen Schmerzen geben. Aber auch in diesem Fall gilt es, den Körper und seine Beschwerden kennenzulernen. Behalten Sie die Art des Schmerzes genau im Kopf. Wichtig ist, dass Sie verstehen, dass der Schmerz Sie nicht tötet, sondern wegmassiert werden kann. Häufig kommen diese Beschwerden durch die Schonhaltung, die viele Patienten nach einer Krankheit oder einem Unfall einnehmen. Sie bewegen sich extrem vorsichtig, langsam und verdreht. Das ist unnötig und bringt nur Verspannungen mit Schmerzen, die denen des Herzinfarktes nicht unähnlich sind. Lassen Sie sich also von Ihrem Rücken nicht ins Boxhorn jagen. Kann der Orthopäde auch nicht herausfinden, woher die Schmerzen stammen, gehen Sie zurück zu Ihrem Hausarzt und lassen weitere Spezialisten nach der Ursache fahnden. Vergessen Sie nicht, es ist Ihr Körper, es sind Ihre Schmerzen und es ist Ihre Lebensqualität, um die Sie kämpfen. Lassen Sie sich nicht als Hypochonder oder als Störfaktor abstempeln. Es ist nicht so, dass die erste Diagnose stimmen muss, das wäre schön, aber ist in vielen Fällen sogar unmöglich. dann heißt es, alles Mögliche auszuschließen, bis die Ursache der Beschwerden gefunden wurde. Ganz am Ende stehen die psychosomatischen Ursachen. Aber das kann in der Regel erst diagnostiziert werden, wenn physische Ursachen ausgeschlossen wurden. Sollten Sie unter psychosomatischen Schmerzen leiden, gibt es dafür genügend Behandlungsmethoden und sehr fähige Ärzte und Psychologen. Das Gute an der Diagnose ist, dass Sie wissen, dass Ihre Beschwerden nicht real sind und Sie sich davor nicht fürchten müssen. Das Schlechte wiederum, dass Sie die Beschwerden als sehr real wahrnehmen. Doch deswegen sind Sie noch lange kein Hypochonder. Abgesehen davon leidet auch ein Hypochonder unter schlimmen Ängsten. Die Gefahr bei psychosomatischen Beschwerden liegt darin, dass sie sich zu chronischen physischen Schmerzen ausweiten können. Trotzdem haben die Schmerzen nichts mit ihrem Herzen zu tun und kündigen keinen neuen Herzinfarkt an. Auch bei der Diagnose, dass ihre Beschwerden psychosomatischen Ursprungs sind, gilt es wieder, sich die Art und die Auswirkung der Beschwerden zu merken. So können Sie beim nächsten Auftreten der Beschwerden diese ganz anders beurteilen und wissen, dass Ängste deswegen unbegründet sind. Abgesehen davon sind die Erkenntnisse, die Sie durch Wissen um Ihren Körper gewinnen, eine große Hilfe für die Behandlungen und weiteren Diagnosen, die durch Ihre Ärzte erfolgen. Ihre Mithilfe fördert natürlich extrem positiv den Behandlungsablauf. Sollten Ihre Beschwerden wider Erwarten und gegen alle Prognosen doch einen Herzinfarkt ankündigen oder gar einer sein, dann wird das durch die herbeigerufenen Rettungssanitäter oder Ihren Kardiologen schnell abgeklärt. Durch die Medikamente, die Sie zu sich nehmen, bleibt in der Regel Zeit genug, bis weitere Hilfe eintrifft. Sollten Sie trotz allem einen Herzstillstand erleiden und Ihnen kann nicht mehr geholfen werden, dann musste es so sein. Dann wollte Gott Sie eben zu sich holen. Eines kann ich Ihnen in diesem Fall garantieren, es ist nicht schlimm, es ist wunderschön. Ich war zwar nicht bei Gott, nur auf dem Weg dorthin, aber das war faszinierend. Deswegen schon, weil es den Tod nicht gibt, dürfen Sie keine Todesängste leiden. Todesangst ist die Angst vor einem schwarzen Mann, der nicht existiert. Sollten Sie Schwierigkeiten damit haben, sich gut einzuschätzen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt und ergänzen mit ihm gemeinsam diese Vorgehensweise. Bevor Sie von der Angst gesunden können. Wenn Sie zu diesem Kapitel gekommen sind, haben Sie schon einigermaßen weit in Ihren Körper hineingeschaut. Jetzt möchten Sie noch einen Schritt weitergehen. Sie wollen wieder völlig gesund werden. Geht das? Vielleicht nicht in jedem Fall, aber auf jeden Fall werden Sie sich mit den nächsten Schritten immer besser fühlen. Gott hat Ihnen weiteres Leben geschenkt, damit Sie etwas damit anfangen und nicht, um in Lethargie zu verfallen oder in Angst zu erstarren. Ihre Krankheit, sei es eine physische, psychische oder sogar beides, war eine Warnung, etwas an Ihrem Lebensstil zu ändern. Betrachten Sie kritisch Ihre Ernährung und optimieren Sie sie. Betrachten Sie ebenso Ihre Bewegungsroutine und erhöhen Sie diese. Das sind die Grundvoraussetzungen für Ihre Gesundung. Anschließend erst greifen die Maßnahmen von Ärzten und Psychologen erst richtig gut. Aber auch wenn die Ursache Ihrer Krankheit irgendwo verborgen auf der Zeitlinie zwischen Ihrer Geburt und der Gegenwart liegt und Sie sich für eine blockadeauflösende Hypnose entscheiden, ist es elementar wichtig, einen gesunden Lebensstil zu pflegen. Bedenken Sie, Sie sollen aus irgendeinem Grund länger leben. Sie haben noch eine oder mehrere Aufgaben zu erledigen, auch wenn Sie diese jetzt nicht erkennen. Also arbeiten Sie an sich und werden wieder so gesund wie möglich. Eine kleine Hilfe haben wir vor 2400 Jahren von Aristoteles erhalten, der sinngemäß sagte, wer nach seiner Berufung sucht, der findet sie dort, wo sich seine Talente mit den Bedürfnissen der Welt kreuzen. Angst zu haben ist eine natürliche Reaktion des Körpers und eine dringende Warnung. Aber permanente Angstschübe zu haben, kann die Einleitung zu einem leidensvollen Leben bedeuten. Sie sind nicht gestorben, aber vielleicht beinahe. Das heißt, dass Ihr Lebensstil vorher selbstvernichtend, fast tödlich war. Deswegen verschließen Sie nicht einfach die Augen und leben weiterhin so ignorant wie zuvor. Schauen Sie lieber, wo sich Ihre Talente mit den Bedürfnissen der Welt kreuzen. Wie ich die Grundvoraussetzungen für die Gesundung vor der Angst geschaffen habe, lesen Sie im nächsten Kapitel. So wie Sie es lesen, habe ich es auch an mir selbst umgesetzt. Wunderpille Sport und wie ich um mein Leben laufe. Sport ist eine Wunderpille. Ob das für Sie zutrifft, entscheiden Sie bitte selbst. Die Fakten dazu nenne ich Ihnen jetzt. Jede körperliche Anstrengung setzt im Körper ein Gewitter an Gesundheitsbotenstoffen frei. Deshalb fühlen wir uns selbst nach schwerer Arbeit zwar erschöpft, aber doch zufrieden und mit neuer Spannkraft versehen. Das Gehirn produziert neue Nervenbahnen und eine schnellere Heilwirkung überzieht den gesamten Organismus an allen defekten Stellen, wie mit einer Wundersalbe eingerieben. Sport ist eine extrem effektive Therapie, die völlig ohne Medikamente auskommt und bei den unterschiedlichsten Krankheiten eine Heilwirkung besitzt, die sogar den Medizinern Rätsel aufgibt. Ein gutes, ausgewogenes Training stärkt außerdem ihre Psyche, und zwar so, wie kaum ein Medikament es schaffen könnte. Bei körperlichen Anstrengungen schüttet ihr Gehirn Glückshormone aus. Sie heißen Serotonin und Dopamin. In ihrem Blut erhöht sich der Endorphinspiegel und körpereigenes Opium baut Stress und Angst ab. Sie werden erstaunt sein, wie prächtig es ihnen gehen wird, ausschließlich dadurch, dass sie ein ausgewogenes kleines Trainingsprogramm in ihren Alltag integriert haben. Wie Sie mit dem Sport beginnen sollten. Als erstes lassen Sie sich von Ihrem Arzt sagen, mit welcher Belastung Sie Ihren Körper konfrontieren dürfen. Wichtig ist, wie hoch die Belastung zu Beginn sein darf und in welchem Rhythmus Sie diese steigern sollten. Sport hört sich immer nach unangenehmen Anstrengungen an. Ist es auch. Und Sie haben mit den verschiedensten Startproblemen zu kämpfen. Möglicherweise fühlen Sie sich viel zu alt, um mit solchen Aktivitäten zu beginnen. Vielleicht haben Sie eine schwere Krankheit hinter sich gebracht und sind froh, dass Sie überhaupt noch leben. Sport gehört zu den letzten Dingen, an die Sie denken möchten. Fühlen Sie sich gleichzeitig von Alter und Krankheit betroffen, können Sie wahrscheinlich über den Gedanken, mit Sportaktivitäten zu beginnen, nur den Kopf schütteln. Lesen Sie bitte die nächsten Seiten und Sie werden feststellen, was Sport tatsächlich bewirkt. Sie werden mit Sicherheit nicht mehr abwehrend den Kopf schütteln. Es ist kein Meister vom Himmel gefallen. Gerade auf den Sport trifft dieser Spruch zu. Ich möchte Ihnen nicht mit salbungsvollen Worten den inneren Schweinehund erklären. Den kennen wir schließlich alle. Beginnen Sie nicht mit dem Versuch, 100 Meter unter 10 Sekunden zu laufen und nehmen Sie sich auf keinen Fall vor, an einem Marathonlauf teilnehmen zu wollen. Beide Zielvorstellungen sind für die Anfangsphase, in der man den Körper erstmal in Bewegung bringen möchte, kontraproduktiv. Ich habe das am eigenen Leib erfahren. Starten Sie mit langen Spaziergängen und ausgiebiger Sauerstoffaufnahme. Steigern Sie die Länge der Spaziergänge und die Geschwindigkeit, mit der Sie die Strecken bewältigen. Tragen Sie dazu in jedem Fall Sportschuhe und einen Jogginganzug. Sie sollten darauf achten, dass Sie sich so weit angestrengt haben, dass Sie anschließend duschen müssen. Wenn Sie sich beim Duschen wohlfühlen, haben Sie alles richtig gemacht. Absolvieren Sie täglich Ihre sportliche Runde und steigern Sie schrittweise Ihre Geschwindigkeit. Erfahren Sie die Dankbarkeit Ihres Körpers, ohne sich dabei unter Druck zu setzen. Schon bei viel Bewegung, ohne großartige Anstrengung, werden Sie sich richtig wohlfühlen. Sorgen und Ängste fallen ins Nichts, als wenn Sie über einen See des Vergessens geflogen wären und hätten allen seelischen Ballast abgeworfen. Ihre Muskeln und Organe werden mit mehr Blut und Sauerstoff versorgt und dadurch die Selbstheilungskräfte angeregt. Der Kreislauf stabilisiert sich und durch die Belastung wird viel Zucker im Körper verbrannt. Das alles zusammen sorgt für ein wirklich tolles Gefühl. Das ist die Dankbarkeit, die Ihr Körper Ihnen für Ihre Initiative schenkt. Irgendwann werden Ihnen die Spaziergänge nicht mehr genügen und Sie möchten mehr. Hören Sie einfach auf Ihren Körper und lassen sich anschließend von ihm beschenken. Sport und Ihr Herz. Das Herz besteht in der Hauptsache aus Muskelfleisch. Ein ausgewogenes Ausdauertraining stärkt die Muskulatur Ihres Herzens. Das ist physikalisch gar nicht anders möglich. Eine starke Herzmuskulatur kann bei jedem Pumpen, also jedem Herzschlag, wesentlich mehr Blut und somit Sauerstoff durch Ihren Körper befördern und muss daher seltener schlagen. In den längeren Schlagpausen erholt sich das Herz und Ihr Herzmuskel wird besser durchblutet. Das Ausdauertraining sorgt außerdem für eine bessere Elastizität Ihrer Blutgefäße und sollten Sie unter erhöhtem Blutdruck leiden, kann er sich auf diese Weise wieder senken. In jedem Fall wird Ihr Risiko, einen erhöhten Blutdruck zu bekommen, extrem gesenkt. Mit Ausdauertraining ist kein stundenlanges Rennen gemeint. Es reicht, eine schnelle Gangart einzulegen und ein tägliches Pensum von 30 Minuten zu absolvieren. Damit ist schon gemeint, dass Ihr Körper ins Schwitzen geraten soll und nicht vor jedem Schaufenster abbremst. Eine Erhöhung der Trainingsfrequenz kommt automatisch. Ihr Körper wird es einfach von Ihnen verlangen. Aber die halbe Stunde sollten Sie auch nicht unterschätzen. Ziehen Sie Sportschuhe und Sportkleidung an und unterstreichen so Ihren Willen, bald mehr Leistung zu erzielen. Anschließendes Duschen wird Ihnen nicht nur guttun, es beendet auch rituell Ihre sportliche Aktivität. Sie zählen von nun an zu den Sportlern. Sport und das Cholesterin. Das Cholesterin LDL, das für unangenehme Ablagerungen in Ihren Arterien sorgt oder sorgen kann, können Sie durch sportliche Aktivitäten senken. Das Cholesterin HDL, das einen positiven Einfluss auf Ihr Adernsystem ausübt, weil es Ablagerungen abtransportiert, wird erhöht. Das ist extrem wichtig für Patienten, die unter Arteriosklerose leiden und dem unguten Geschehen in ihren Adern ein Ende setzen, also Schlaganfällen und Herzinfarkten vorbeugen möchten. Vergessen Sie niemals, dass Ihr Körper die beste Waffe gegen Krankheiten und Angriffe besitzt, die es gibt. Ein Immunsystem. Das Immunsystem muss nur stets gut ernährt und trainiert werden. Sie trainieren es tatsächlich mit sportlichen Aktivitäten. Sport und Ihre Knochen. Wer sich gut und häufig sportlich betätigt und vor einem ausgewogenen Krafttraining nicht zurückschreckt, kann sogar seine Knochen dazu anregen, neue Knochensubstanz zu bilden und dem natürlichen Abbau Einhalt gebieten. Hierfür sollte das Training aber schon ein wenig intensiviert ausfallen. Fragen Sie Ihren Arzt, wie weit Sie sich belasten dürfen. Ein leichtes Krafttraining mit Hanteln kann als wunderbare Ergänzung zu einem Ausdauertraining beitragen. Auf diese Weise können gezielt einzelne Muskel- und Knochenpartien trainiert werden. Sport und Diabetes 2. Durch den erhöhten Zuckerverbrauch beim Sport senkt sich der Blutzuckerspiegel. Bei mir hatte das Laufen eine der Auswirkungen, dass mein Diabetes 2 völlig verschwunden ist und ich die verordneten Medikamente wieder absetzen konnte. Das war im Nachhinein eines meiner schönsten Ergebnisse. Der wechselnde Zuckerspiegel im Blut hatte mich verrückt gemacht. Erinnern Sie sich, als ich mich mitten in der Innenstadt von Wien zum Sterben niederlegen wollte und meine Frau mir Pizzaschnitten in den Mund schob? Das mich beherrschende Rauschgefühl empfand ich als besonders widerlich. Es erinnerte mich überdeutlich an Sterben und ich war überglücklich, als ich nach dem Absetzen der Tabletten feststellte, dass ich schon eine geraume Zeit von diesem Gefühl verschont geblieben war. Manchmal habe ich noch das Gefühl einer leichten Trunkenheit, wenn ich zu viele Früchte gegessen habe. Es ist nur eine Vermutung, aber ich denke, wenn ich zu viel Zitrusfrüchte oder Ingwer gegessen habe, wird mir genau davon leicht schummrig. Es kann sein, dass mir Zitrusfrüchte und Ingwer das Blut verdünnen und dass ich mir mit den Tabletten, die ich sowieso für die Blutverdünnung einnehmen muss, insgesamt eine leichte Überdosis verpasse. Wie auch immer, das werde ich noch herausbekommen. Erstmal hoffe ich, dass sich mein Zuckerproblem dauerhaft aufgelöst hat, ich es mir regelrecht weggelaufen habe. Sport und Abnehmen. Durch regelmäßigen Sport nehmen Sie natürlich ab. In den Anfangsmonaten ist das aber nicht gut feststellbar, weil der Körper durch die ungewohnte Belastung seinen Grundumsatz herunterfährt. Ohne dass Sie das merken, werden Sie sich nach Ihrem Sport etwas weniger bewegen. Der Körper holt sich klammheimlich kaum auffällige Ruhepausen. So kompensiert er die ungewohnte Belastung und Sie wundern sich, dass Sie Ihr Gewicht behalten oder sogar zugenommen haben. Trotzdem gewöhnen Sie Ihren Körper daran, durch die zusätzliche Belastung Kalorien zu verbrennen. Irgendwann akzeptiert er das. Und dann greift das nächste Phänomen. Während Ihres Trainings haben Sie natürlich auch Muskeln aufgebaut. Vielleicht sehen Sie diese noch nicht, weil Ihr Sixpack noch von 2-3 Schichten Fett versteckt wird, aber Sie bauen definitiv Muskeln auf. Sie werden sich wunderbar abzeichnen, wenn Sie Ihr Idealgewicht erreicht haben, aber schon wesentlich früher gewaltig viel Energie benötigen. Muskeln benötigen sogar dann Energie, wenn sie sich nicht bewegen, sie nicht arbeiten. Sobald dieser Zeitpunkt gekommen ist, werden ihre Fettreserven sogar im Schlaf angegriffen und abgebaut, von ihren Muskeln regelrecht gefressen. Also durchhalten, ab einem bestimmten Zeitpunkt, der bei jedem Menschen anders gelagert ist, wird ihr Körper zu einer regelrechten Fettverbrennungsmaschine. Ganz besonders geht es dann dem gefährlichen Bauchspeck ans Leder. Das Bauchfett ist übrigens deshalb extrem gefährlich, weil es die passende Heimat für entzündungsfördernde Botenstoffe bietet. Vom Bauch aus können diese Botenstoffe im ganzen Körper verteilt werden und plötzlich lebensgefährdende Krankheiten auslösen. Ganz besonders gefährdet sind dabei die Gefäße und das Risiko, an Diabetes 2 zu erkranken, wird drastisch erhöht. Also Ihr zukünftiges Sixpack dient nicht nur dem guten Aussehen. Sport und Müßiggang. Dass Sie sich nach dem Sport wesentlich besser fühlen, als wenn Sie den Tag auf dem Sofa verbracht hätten, muss ich Ihnen nicht gesondert bestätigen. Übertreiben Sie es nicht mit dem Start Ihrer sportlichen Ambitionen. Lassen Sie es ruhig gemütlich angehen und steigern Sie ganz allmählich Ihr Pensum. Das Wissen, das sie beim Sport über ihren Körper erfahren, hilft ihnen dabei, ihre Angst zu beherrschen. Sie werden mit dem neuen Wissen und einem ausgewogenen Bewegungs- und Ernährungsprogramm nicht nur wieder Lebensfreude erhalten, sondern mehr Lebensfreude erfahren als jemals zuvor. Ein Tipp noch: Sollten Sie mit einem Trainingspartner trainieren, der unregelmäßig zum Training kommt, lassen Sie sich davon nicht verleiten, es ihm gleich zu tun. Der sportliche Körper ist ein Gewohnheitstier, das regelmäßig und zu den eingefahrenen Zeiten gefordert werden möchte. Je weniger Sie trainieren, desto schwerer fallen Ihnen die einzelnen Aktivitäten. Je häufiger Sie trainieren, desto mehr macht Ihr Körper Sie darauf aufmerksam, dass er bewegt werden möchte. Wenn Sie sich für sportliche Aktivitäten zu faul fühlen und sich am liebsten eine Decke über den Kopf ziehen, anstatt Sportschuhe anzuziehen, so ist das wirklich nichts Außergewöhnliches. Dieses Verhaltensmuster hat jeder Mensch in sich und es gehört zu unserer evolutionären Entwicklung. Wir können dieses Verhalten vom Jäger und Sammler in uns ableiten, einem Erbe aus der Steinzeit. Zu dieser Zeit war jede überflüssige Bewegung lebensbedrohend, weil Nahrung nicht jederzeit und überall verfügbar war. Somit musste Energie gespart werden und durfte nur für die Nahrungssuche eingesetzt werden. Ohne Grund Kalorien zu verbrennen, wäre lebensgefährlich gewesen. Dass wir in der westlichen Welt im Überfluss leben, hat unser Urinstinkt bis jetzt nicht so richtig verarbeitet. Unser Urinstinkt sagt uns immer noch, dass sofortige Belohnungen wesentlich attraktiver sind als spätere. Das wurde durch unzählige Verhaltensstudien geprüft und bewiesen. Das limbische System übt einen hypnotischen Zwang auf uns aus, uns auszuruhen, es befiehlt uns den Müßiggang regelrecht. Es lässt uns träge werden und mahnt uns auf diese Weise zur Ruhe. Denn es geht davon aus, dass wir am nächsten Tag wieder jagen müssen und dafür unsere gesamte Kraft benötigen. Dass wir zwischenzeitlich unser Essen einfach im Supermarkt einkaufen, damit rechnet das limbische System nicht, damit kann es nicht rechnen, denn als es sich entwickelt hatte, gab es nur wilde Tiere wie Mammuts, die erlegt werden mussten und zu manchen Jahreszeiten auch Früchte. In unserem Gehirn ist also immer noch verankert, dass wir keine Energie vergeuden dürfen, wenn wir überleben möchten. Weil wir nach dem Essen schön satt geworden sind, assoziiert das limbische System unseren Einkauf im Supermarkt als anstrengende, energieverbrauchende Jagd. Vielleicht geht es sogar davon aus, wenn unser Essen ein wenig üppig ausgefallen ist, dass wir mal wieder ein, zwei Mammuts erlegt haben. Sofort wird es uns nach diesem Supermarkt-Kraftaufwand wieder zur Ruhe mahnen. Was soll ich dazu noch sagen? Der innere Schweinehund hat einen Namen: limbisches System. So ist es kein Wunder, dass wir dem kuscheligen Sofa und entspannenden Fernsehprogramm, den Dingen, die uns sofort zur Verfügung stehen, mehr abgewinnen können als den späteren Bauchmuskeln und dem späteren Wohlbefinden in einem sportgestellten Körper. Das limbische System in unserem Gehirn, der Schweinehund, steuert diese Überlebensstrategie. Viele Männer können das bezeugen. In ihren Genen steckt noch der Mammutjäger. Selbstverständlich kennt auch die Frau den inneren Schweinehund, aber der ist etwas anders gelagert. Mussten Männer kurzzeitig bis zur totalen Erschöpfung Höchstleistungen vollbringen, hatten die Frauen einen durchgehend harten Tag, der in den Anstrengungsphasen aber seltener sein Höchst erreichte. Meiner persönlichen Meinung nach stammt daher die Aussage, dass Frauen belastbarer seien als Männer. Wahrscheinlich sind sie es sogar, wenn man die Gesamtarbeit, die sie leisten, zusammenrechnet. Der unserer modernen Zeit angepasste neue Teil unseres Gehirns, der präfrontale Kortex, hat dummerweise etwas weniger Einfluss auf unser Gesamtsystem als das limbische System. Es ermöglicht uns, begrifflich zu denken, das Gesamtbild auszuschalten und einzelne Aspekte zu analysieren. Zum Beispiel vom System abgesondert den Faktor Gesundheit oder Schönheit zu betrachten, zu verstehen und gesonderte Maßnahmen einzuleiten, diese zu verbessern oder zu verändern. Nicht das tägliche Überleben hat den Vorrang, sondern das langfristige. Beide Systeme, das urzeitliche und das moderne, sind für uns sehr wichtig und müssen mit Verstand dosiert werden. Wir benötigen unsere Bewegungsphasen genauso dringend wie die Ruhephasen. Von beidem zu viel kann gesundheitsschädliche Folgen haben. Im Grundsystem dominiert immer noch das ältere, das limbische System. Deswegen haben wir so viel Mühe, den inneren Schweinehund zu überwinden. Ist er aber einmal überwunden, wird der regelmäßige Sport zu einem festen Bestandteil unseres liebgewonnenen neuen Lifestyles. Wir mutieren in diesem Augenblick zu einem modernen Menschen, gesteuert vom modernsten System unseres Gehirns, dem präfrontalen Kortex. Wenn Ihnen diese Tatsachen noch nicht genügen, um zu entscheiden, ob Sport Mord ist oder die beste und komplexeste Pille für ein glückliches und gesundes Leben, hilft Ihnen vielleicht der nächste Absatz bei Ihrer Entscheidungsfindung. Mit Sport jung im Alter bleiben. Das Altern, der Verlust der Jugend und die Gesundheit funktionieren über die Zellteilung. Irgendwann teilen sich die Zellen nicht mehr und zerfallen in ihre Atome. Und wir direkt mit, wenn die meisten Zellen vom Zerfall bedroht sind. An den Enden der Zellen sind sogenannte Telomere. Man kann sie sich als Kappen vorstellen, die die DNA schützen. Sie werden auch als Zündschnüre des Lebens bezeichnet. Bei der ständigen Zellteilung verkürzen sie sich immer mehr, bis zu dem Zeitpunkt, an dem es kürzer nicht geht und die Zellen fransen regelrecht aus. Im Ergebnis zerfällt die Zelle. Würde etwas die Telomere schützen, sodass sie sich nicht verkürzen, wären wir verdammt zum ewigen Leben auf Erden. Für diejenigen, die ihr Leben etwas verlängern möchten, gibt es das Enzym mit Namen Telomerase. An dieser Stelle möchte ich eine Warnung aussprechen. Das Enzym Telomerase wird als Nahrungsergänzungsprodukt angeboten und Anhänger der Anti-Aging-Bewegung bezeichnen es als wahren Jungbrunnen. Es ist aber ein zweischneidiges Schwert. Wie Sie vielleicht wissen, sind Krebszellen unsterblich. Bei Krebszellen verkürzen sich die Telomere nicht. Und der Grund ist das Enzym Telomerase, das in sehr hoher Konzentration in den Krebszellen vorhanden ist. Das ist der Grund für die starke Resistenz der Tumore. Auf der einen Seite kann die Telomerase das Altern verhindern, auf der anderen Seite fördert Telomerase das Wachstum und die Resistenz von Tumorzellen. Bitte stehen Sie Anti-Aging-Produkten mit Telomerase-Anteilen extrem kritisch gegenüber. Die Forschung ist sich tatsächlich noch nicht einig über diese Produkte und deren Handhabung. Wozu ich Ihnen aber unbedingt raten kann, ist die Aktivierung des natürlichen Enzyms Telomerase, das sich sowieso in Ihren Zellen befindet. Sie ahnen schon, was ich Ihnen jetzt rate. Genau, regelmäßigen Sport, eine gesunde und ausgewogene Ernährung und natürliche Mineral- und Mikronährstoffe wie Vitamin C und E, Selen und Omega-3-Fettsäuren. Nach meinem Herzstillstand und auch heute noch habe ich mich genauso ernährt und unsere eigenen Lejuve-Mikronährstoffprodukte konsumiert. Mit meinem Trainingsprogramm zusammengerechnet fühle ich mich biologisch betrachtet wie 45 Jahre alt. Wenn dieses Buch veröffentlicht wird, bin ich 60 Jahre alt und habe hoffentlich einen Marathonlauf absolviert. Wie schon beschrieben, mit einer immer noch völlig verschlossenen Herzhauptarterie, nach zwei Herzinfarkten und einem Todeszeitraum von 20 Minuten. Mit Sport verfliegen Ängste und Depressionen. Sport ist ein Allheilmittel, die Wunderpille, auf die jeder gewartet hat. Und ich sage Ihnen, genau das ist Sport tatsächlich. Der menschliche Körper als reines Material betrachtet, mag vielleicht nur wenige Cent wert sein. Die chemischen Abläufe und Reaktionen sowie die Abwehrmechanismen unseres Immunsystems haben, pharmakologisch betrachtet, einen Wert von unzähligen Milliarden Euro. In unserem Immunsystem sind gewaltige Selbstheilungskräfte verankert. Heilkräfte, an die in ihrer Komplexität kein Medikament herankommt. Und dieses Immunsystem wird durch Sport immens gestärkt. Dieses unermüdliche Immunsystem möchte gepflegt und richtig ernährt werden. Und wenn Sie schon wissen, wie genial Ihr Immunsystem funktioniert, dann verlassen Sie sich bitte auch auf die Selbstheilungskräfte des gesamten Körpers. Wenn Sie Ihr Immunsystem und Ihren Körper richtig ernähren und ganz besonders mit Sport stählen, werden viele Krankheiten einfach wegtrainiert. Sie fühlen sich nicht nur fitter, Sie sind es auch. Nicht nur Ihre Muskeln erfahren eine positive Wirkung der sportlichen Betätigung, sondern auch Ihr gesamter Organismus profitiert davon. Wie weggeblasen sind Schlafstörungen, Abgeschlagenheit und Niedergeschlagenheit. Ängste und Depressionen werden allein durch Sport auf ein erträgliches Maß reduziert. Auf ein Maß, das eine anschließende Behandlung vereinfacht oder vielleicht sogar erst möglich macht. Sie steigern in jedem Fall Ihre Lebensqualität. Ein gutes, ausgewogenes Training stärkt Ihre Psyche, wie kaum ein Medikament es schaffen könnte. Sie werden von einem völlig neuen Selbstvertrauen durchströmt und Ihr Stimmungsbarometer zeigt ungeahnte Höhen an. Das hat eine ganz natürliche Bewandtnis, denn durch körperliche Anstrengung werden von Ihrem Gehirn Glückshormone ausgeschüttet. Sie heißen Serotonin und Dopamin und im Blut erhöht sich der Endorphinspiegel, ein regelrechtes körpereigenes Opium, das Stress abbaut und Angst bekämpft. Warum das so funktioniert, konnte noch nicht restlos erforscht werden, aber dass es wirkt, ist nachgewiesen. Auch ich verspüre diese positiven Ergebnisse meines Trainings. Obwohl ich es immer noch schrecklich finde, zu laufen, fühle ich mich anschließend wie neugeboren. Weder Ängste noch Depressionen haben nach meinem Training eine Chance, an die Oberfläche zu gelangen. Selbst eine mögliche, aufkommende schlechte Laune schafft es nicht, meine Epidermis zu durchdringen und Besitz von mir zu ergreifen. Deswegen kann ich jedem mit Panikstörungen oder plötzlich aufkommenden Ängsten oder sogar Depressionen nur raten, den Psychologen mit einem ausgiebigen Lauftraining in seiner Arbeit zu unterstützen. Wer Sport treibt, bekämpft seine Ängste mit einer unvorstellbar effektiven Waffe. Eine unvorstellbar effektive Waffe gegen physische und psychische Krankheiten. Seit über einem Jahr trainiere ich das Laufen. Meine Erfolgsbilanz sieht nicht so toll aus, wie ich es mir erhofft hatte. Vorweg, ich fühle mich fantastisch. Das Training an sich hat Wunder in meinem Körper bewirkt. Ich nehme nur noch 1,5 Tabletten täglich, eine, die mein Blut verdünnt und für dessen bessere Fließgeschwindigkeit zuständig ist, und eine halbe Tablette, die das Cholesterin in Griff hält und von der ich hoffe, sie in einem halben Jahr ebenfalls absetzen zu können. Außerdem nehme ich täglich meine Lejuv-Mikronährstoffe zu mir. Die halten meine Gefäße und das Herz geschmeidig und geben meinen Organen die Nährstoffe, die ich nicht schaffe, über die Nahrung zu mir zu nehmen. Insgesamt fühle ich mich großartig und habe keine Beschwerden. Durch meine Art des Trainierens, zwischen den Laufeinheiten mache ich immer ein wenig Gymnastik, gibt es auch keine Wirbelverschiebungen mehr, die mir in ihrer Schmerzform einen Herzinfarkt simulieren. Meine Trainingsbilanz in Bezug auf meine Gesundheit und meiner guten Laune ist fast gar nicht mehr zu toppen. Wenden wir uns aber meiner Laufgeschwindigkeit zu, sieht die Sache anders aus. Ich kann schon relativ lange Strecken laufen, ohne zusammenzubrechen. Nur die Zeit, in der ich diese Strecken schaffe, lässt zu wünschen übrig. Wenn ich das auf den Marathon umrechne, benötige ich derzeit für die Strecke 6 Stunden und 20 Minuten. Das ist inakzeptabel, weil ich den Gesamtlauf innerhalb von 6 Stunden schaffen möchte. Das Ziel, den vollen Marathon zu schaffen, rückt mit meiner Berechnung in unerreichbare Ferne. Es liegt nicht an meinem Willen, der ist ungebrochen, die Physik spielt einfach nicht mit. Ich kann nur in bestimmten Intervallen und mit einer bestimmten Geschwindigkeit laufen, damit mein Herz, aber hauptsächlich meine Herzarterien mitspielen, ohne mir einen hundsgemeinen Tritt zu verabreichen. Dazu kommen meine Muskelschmerzen. Die letzten 2 bis 3 Kilometer bei einem Lauf über 15 Kilometer laufe ich weinend vor Schmerzen. Die Muskelschmerzen kommen von den Beinen und vom Rücken. Ich vermute, dass die Stärke der Schmerzen von den Cholesterinsenker-Tabletten stammt. Diese Cholesterinsenker erzeugen als Nebenwirkung unter anderem Muskelschmerzen. Im Ruhezustand stecke ich das ganz gut weg, aber unter Belastung werden die Schmerzen richtig heftig. Vielleicht rühren die Schmerzen aber auch von meinem Alter her. Ich schreibe das jetzt einfach hierhin, obwohl ich in meinen Seminaren darauf hinweise, dass man erst alt ist, wenn man davon überzeugt ist. Genauso, wie man davon überzeugt sein muss, dass es ab dem 30. Lebensjahr bergab geht. Der Körper also ab diesem Zeitpunkt beginnt, sich zu verabschieden. Wenn ich 60 Jahre alt bin, hoffe ich zu wissen, ob ich tatsächlich älter geworden bin oder von Jahr zu Jahr jünger werde. Autogenes Training, Meditation und Hypnose gegen Angst und Depressionen. Wenn Sie die Zeit aufbringen können und zu Ihren künftigen Sportaktivitäten noch an einer Stunde Yoga in der Woche teilnehmen können, wären Sie bei Ihrem Kampf gegen Ängste und Depressionen optimal gewappnet. Es geht beim Yoga weniger um die sportlich angelegten Übungen als um das Atmen, das autogene Training und vielleicht auch das Meditieren, das Sie dort erlernen können. Sie können die Grundlagen sehr schnell umsetzen und damit Körper, Geist und Seele stärken. Meditation ist keine Glaubenssache und Sie benötigen dafür auch keine spirituelle Einstellung. Mit dem Meditieren können Sie wieder die Kontrolle über Ihren Geist zurückgewinnen, und zwar genau dann, wenn er Sie wieder mit Ängsten oder Depressionen drangsaliert. Sie bauen psychische Spannungen ab und können sogar Ihren Blutdruck und Rhythmusstörungen des Herzens kontrollieren. Ihre Konzentrationsfähigkeit kehrt zurück, verstärkt sich noch und Ihre neu gewonnene Gesamtstimmung hilft Ihnen dabei, Ihren Körper neu kennen und lieben zu lernen. Als ganz besonders erachte ich, dass Sie negative Gedanken und Gefühle erkennen. Sie lernen, sie zu akzeptieren und zu kontrollieren und können auf diese Weise wesentlich dazu beitragen, nicht wieder in neue Ängste oder Depressionen abzugleiten. Sollten Sie sich in Behandlung befinden, wird Ihr Psychologe froh über Ihre Initiative sein und das in seinem Behandlungsplan berücksichtigen. Ich praktiziere Selbsthypnose-Techniken. Hypnose ist die wirkungsvollste und stärkste Methode, um sein Innerstes ins Reine zu bringen und die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. In meinen Seminaren haben sich schon sehr viele Menschen über ihre inneren, ureigenen Kräfte informiert. Kräfte, die scheinbar verloren gegangen sind. Ich zeige Ihnen, dass sie noch alle vorhanden sind und wie Sie diese wieder wecken können. Viermal im Jahr organisieren wir sogar tolle Workshops und ich zeige, wie die Kunst der Selbsthypnose funktioniert und beweise ihre unvorstellbare Kraft. Wer sich dafür interessiert, braucht sich nur auf meiner Website zu informieren. Die Zeit vor dem Start. Ich bin für den 33. Vienna City Marathon 2016 angemeldet. Der Lauf findet am 10. April 2016 statt und mir ist gar nicht wohl. Wie Danny sagte, ich bin kein Adler, ich bin ein Wrack. In meinem Buch »Einmal sterben und zurück« schrieb ich über meine Affinität zu Zahlen und der Zahlenmystik, von der ich immer wieder eingeholt wurde. Während ich die Daten des Marathonlaufs notiere, fällt mir auf, dass mein verstorbener Vater am 10. April Geburtstag hatte und 1933 geboren wurde. Hoffentlich wird er neben mir sein, wenn ich diesen Gewaltakt vollbringen muss. Mit Sicherheit werde ich die gesamte Strecke über an ihn denken und ihm diesen Lauf widmen. Meine körperliche Verfassung ist mehr als gut, aber ich komme einfach nicht auf die benötigte Geschwindigkeit, um den Lauf innerhalb von 6 Stunden zu schaffen. Mir bleiben noch ein paar Monate Trainingszeit. Wenn ich die Ruhephase abrechne, die vor einem Marathonlauf eingehalten werden sollte, dann bleibt mir gar nicht mehr so viel Zeit. Für Strecken bis 10 Kilometer benötige ich 8 Minuten pro Kilometer. Das ist für die gesamte Marathonstrecke einfach zu langsam. Hochgerechnet käme ich zwar nach 5 Stunden und 40 Minuten im Ziel an, aber man kann es nun mal nicht einfach 1:1 hochrechnen. Die Gesamtberechnung für mich wird auf jeden Fall bis zum Zeitpunkt des Laufs ein Rätsel bleiben. Ohne auf die Zeit zu achten, bin ich schon 28 Kilometer weit gekommen. Da bekam ich es aber mit der Angst zu tun, der Angst, etwas am Training verkehrt zu machen. Normalerweise trainiert der gesunde Läufer bis zu 30 oder 35 Kilometer und kämpft sich erst beim Wettbewerb bis zum Ende durch. Das gilt für den gesunden Hobbyläufer. Wenn ich 30 Kilometer überschreite, werde ich durch den erhöhten Entzündungsfaktor im Körper eine sehr lange Erholungsphase benötigen. Wahrscheinlich eine Erholungsphase, die mein aufgebautes Training zunichte machen wird. Vielleicht schaffe ich es nur ein einziges Mal im Leben, solch eine Strecke zu laufen. Vielleicht bekomme ich dabei solche Schmerzen, dass ich nie wieder weiter als 2 bis 3 Kilometer laufen werde. Was weiß ich schon von der Berechnung des Durchhaltevermögens eines ehemals Herztoten mit einer immer noch verschlossenen Arterie? Ein exponentielles Wachstum funktioniert auch umgekehrt. Vielleicht werde ich ab einer bestimmten Kilometerzahl so langsam, dass es dafür gar keine Berechnung mehr gibt. Vielleicht stehe ich beim Marathonlauf beim Kilometerstand 20 völlig still und kann mich nie mehr bewegen. Vielleicht verwachse ich an dieser Stelle mit dem Asphalt. Mit Sicherheit wird meine Geschwindigkeit im Laufe der Strecke noch langsamer. Der Hochrechnungsfaktor von einem 10 Kilometer Laufergebnis auf den Marathon beträgt 4,667. Somit würde ich mein Ziel erst nach 6 Stunden und 13 Minuten erreichen. Aber dieser Hochrechnungsfaktor gilt natürlich nur bei gesunden Läufern. Meine verschlossene Herzarterie ist leider nicht berechenbar. Wenn ich von meinem Halbmarathonergebnis ausgehe, wird mir die Hochrechnung noch bitterer. Auch wenn man meint, dass das doch nur 13 oder 14 Minuten sind, so können einem nach solch einer Strecke wenige Sekunden die wahre Hölle bereiten. Ich werde mir in diesem Jahr etwas einfallen lassen. Da ich von niemandem einen Trainingsplan erwarten kann, denn es gibt keine Vorgaben für marathonlaufende ehemalige Herztote mit völlig verstopften Adern, muss ich die verschiedensten Lauftechniken ausprobieren. Es gibt keine Vergleichswerte. Alle Erfahrungen eines gesunden Läufers sind für meinen Fall völlig nutzlos. Mich hat ein guter Freund und erfahrener Ultramarathonläufer beraten wollen. Der läuft den normalen Marathon barfuß. Also absolute Härteklasse und natürlich Sport- und Belastungserfahren, wie es nur ganz wenige Hochleistungsathleten sind. Aber selbst die wertvollsten Ratschläge konnte ich nicht verwenden. Ich erhielt gute Tipps für die Haltung und meinen Laufstil. Aber bedenken Sie bitte meinen Zustand. Wenn ich nach 15 Kilometern beginne, mich vorwärts zu treiben und mich wie ein Maulesel mit Überlast auf dem Rücken fühle, nur noch angetrieben von der Lederpeitsche meines Überlebens willen, dann habe ich kein Interesse mehr an einem guten Laufstil. Dann stolpere ich einfach nur noch in eine Richtung. Meine Haltung ist mir dabei völlig egal. Nicht mal der Spott meiner Umgebung durchdringt den alles beherrschenden Stumpfsinn, der mich zu diesem Zeitpunkt vorwärts treibt. Ich bin wesentlich belastbarer als zu Beginn meines Trainings und kann mir die eine oder andere Eskapade erlauben. Vielleicht muss ich nur mit Gewichten meine Gesamtmuskulatur stärken, um ein besseres Laufergebnis zu erzielen. Oder vielleicht sollte ich die Intervalle kürzer halten, dafür aber wesentlich schneller laufen. Ich werde einfach alles ausprobieren und Ihnen berichten. Verdammte Folter und die Frage, was das soll. Die ständige Lauferei ist eine verdammte Folter für mich. Egal wie toll die Endorphine mir anschließend unter der Dusche eine Gänsehaut verpassen, beim Laufen erlebe ich eine unvorstellbare Tortur. Meine Lungen funktionieren einwandfrei und meine Beinmuskulatur ist allmählich einigermaßen trainiert. Trotzdem bleibt mir nach kurzer Laufzeit die Luft weg. Mitten im Lauf, nach 10 bis 12 Kilometern, ist plötzlich Ende. Sie kennen bestimmt das Gefühl, wenn Sie nach einer extremen Anstrengung, einem ungewohnten Sprint oder ähnlichem außer Atem geraten und nach Sauerstoff schnappen, aber das ist es nicht, was ich meine. Ich weiß, dass ich genügend Reserven besitze und mit meinem Lungenvolumen noch viel weiter laufen könnte. Trotzdem ist plötzlich Schluss und ich spüre, dass mein Körper keinen Sauerstoff mehr erhält. Das ist einfacher geschrieben als erklärt. Ebenso schwer ist es zu verstehen, wenn jemand sagt, dass er atmet, aber keinen Sauerstoff bekommt. Noch schwerer zu verstehen ist, wenn jemand nicht weiß, ob er ungenügend einatmet oder vielleicht nicht vollständig ausatmet. Genauso ergeht es mir. Zusätzlich wird es um meinen Brustbereich etwas enger und meine Beine fühlen sich so taub an, sodass ich überzeugt bin, jeden Augenblick einknicken zu müssen. Ich laufe weiter, weiß in dem Augenblick aber nicht mehr, wie das überhaupt funktionieren kann. Meine Vorwärtsbewegung geht ohne Beine vonstatten, jedenfalls nicht mit Beinen, die ich spüre. Wenn ich meine Geschwindigkeit reduziere, normalisiert sich mein Zustand wieder. Meine Beinmuskeln schmerzen dann zwar, aber das ist mir lieber als das unangenehme Taubheitsgefühl, bei dem ich meine, unkontrolliert jeden Augenblick fallen zu müssen. Vielleicht haben die Schmerzen in meinen Beinen aber gar nichts mit Sauerstoff oder mit dem Laufen zu tun, sondern sind eine Folge meines Cholesterinsenkermedikaments. Ich habe viele Foreneinträge darüber gelesen, dass die in den Medikamenten enthaltenen Inhaltsstoffe Muskelschmerzen verursachen würden. Seit über einem halben Jahr habe ich die Medikamentendosis sowieso schon halbiert und genau jetzt, wo ich das hier niederschreibe, habe ich mir vorgenommen, mit meinem Arzt zu besprechen, das Medikament völlig abzusetzen und zu schauen, wie sich mein Cholesterinspiegel entwickelt. Wenn die cholesterinsenkenden Medikamente tatsächlich meine Muskeln angreifen, sie vielleicht schwächen oder bei langfristiger Einnahme sogar schädigen, wie manche in Foren berichten, muss ich in Betracht ziehen, dass mein Herz, das größtenteils aus Muskelfleisch besteht, gefährdet sein könnte. Auf dem Beipackzettel steht, Sie erinnern sich, dass ich mir alles durchlese, was mir in die Hände gerät, dass ich sofort meinen Arzt darüber informieren soll, wenn bei mir eine ungeklärte Muskelempfindlichkeit oder Muskelschwäche auftritt. Na, was soll ich dazu sagen? Sind das nicht meine Probleme? Aber es kommt noch besser. Lesen Sie mal, was mir noch alles laut Beipackzettel zustoßen könnte. In seltenen Fällen können die kleinen Muskelschwächen einen schwerwiegenden Verlauf nehmen und meine Muskeln könnten zerfallen, was zu allem Schaden auch noch einen schwerwiegenden Nierenschaden nach sich zieht. In sehr seltenen Fällen treten Todesfälle auf. Das steht da wörtlich auf dem Beipackzettel. Was ist, wenn ich zu den seltenen oder sehr seltenen Typen zähle? Dann habe ich meinen Tod überlebt, um an dem Medikament zu sterben, das einen nochmaligen Tod verhindern soll. Ich liebe Beipackzettel. Unternehmen können schreiben, was sie wollen, irgendwie interessiert niemanden, was darauf steht. Wie oft haben Sie den Satz gehört, dass man sich das, was auf einem Beipackzettel steht, gar nicht durchlesen sollte? Das hat mir schon immer ein Fragezeichen verursacht. Noch schlimmer ist, dass jeder, dem dieser Satz gesagt wird, wissend lächelnd dazu nickt. Ein früherer Bekannter erzählte mir, dass auf seinem Antidepressiva-Tabletten-Beipackzettel geschrieben stand, dass die Einnahme der Antidepressiva einen Suizid auslösen könnten. Wie darf ich das verstehen? Ein Selbstmord mit guter Laune? Oder dass der Frohsinn dermaßen überschwappt, dass man sich zur Beruhigung eine Kugel in den Kopf schießen muss? Wie auch immer, wenn man den Inhalt des Beipackzettels schon gottergeben über sich ergehen lassen muss, sollte man sich wenigstens darüber amüsieren dürfen. Allein das Entsetzen auslösende Amüsement über die häufigen, möglichen, wahrscheinlichen, seltenen und unwahrscheinlich eintretenden Schädigungen oder gar die den Todesfall auslösenden im Falle einer Einnahme der Medikamente reicht mir, um Alternativen in Betracht zu ziehen, welche auch immer. Ich möchte nicht vergessen, dass diese Medikamente ihren Teil dazu beigetragen haben, dass ich heute noch lebe. Aber allmählich muss ich mir überlegen, welche Langzeitnebenwirkungen mit der weiteren Einnahme einhergehen. Muskelschwund? Dann kann irgendwann mein Herz verschwinden. Und somit kann mir das ganze Cholesterin egal sein. Jedenfalls werde ich das Thema Cholesterinsenker erst einmal ad acta legen und die Lage in einem halben Jahr neu beurteilen. Bis dahin nehme ich von den Dingern einfach nur die Hälfte weiter und lasse dann die Blutwerte prüfen. Trotzdem habe ich damit aber nicht das Sauerstoffproblem gelöst. Es ist mir natürlich klar, dass meine verstopfte Arterie die Ursache des Übels ist. Meine neu gebildeten Umgehungsarterien schaffen es noch nicht, bei extremen Anstrengungen den benötigten Blut- und Sauerstoffbedarf durchfließen zu lassen. Das führt alle 100 Meter zu einer drastischen Unterversorgung, die erst wieder ausgeglichen ist, wenn der Blutdruck sich senkt und meine zarten Arterien den Schub ordnungsgemäß durchlassen. Insgesamt profitiere ich durch mein Lauftraining gewaltig. Im Ruhezustand oder bei geringer Belastung, sogar bei einem Belastungs-EKG, sind keine Durchblutungsstörungen mehr nachweisbar. Mein Kardiologe weiß von meinem Training und ignoriert das stillschweigend. Ihm ist anzusehen, dass er mich einsperren lassen möchte. Aber er hält sich zurück und mahnt mich, dass wenn der Druck auf meine Brust nicht nach kurzer Zeit nachlässt, ich mich sofort bei ihm oder besser direkt in einem Krankenhaus melden soll. Je stärker ich mich belaste, desto mehr macht sich mein Handicap bemerkbar. Übertreibe ich es mit der Anstrengung, spüre ich, wie mein Herz sich dagegen wehrt. Ignoriere ich das Aufbäumen, laufe ich, als würde ich Sirup atmen und habe das Gefühl, mit vollen Lungen zu ersticken. Das ist ein Teufelskreis für mich. Um richtig Leistung zu liefern, benötigen meine Muskeln viel Energie. Die perfekte Energieumsetzung kann beim Laufen nur über Sauerstoff erfolgen. Damit haben die Muskeln den Brennstoff, um sich ständig zusammenziehen zu können. Komme ich auf Leistung, staut sich das Blut in meinem Herzen und es arbeitet nicht mehr richtig. Dadurch wird auch zu wenig Blut in Verbindung mit dem dringend benötigten Sauerstoff zu meinen Beinmuskeln geleitet. Erhalten die Beinmuskeln keinen Sauerstoff, wird mein Herz genötigt, schneller zu arbeiten und ich riskiere einen Kollaps. Durch dieses sauerstoffarme Training werden Muskeltypen in meinen Beinen aktiv, die es nur kurzfristig schaffen, aus dem im Körper vorhandenen Zucker Energie zu gewinnen, ohne dabei Sauerstoff zu verbrennen. Die Energie verbraucht sich allerdings immer sehr schnell. Bei diesem Vorgang kann verheerenderweise der Zucker nicht restlos verbrannt werden und in den Muskeln sammelt sich Laktat an. Durch die damit verbundene Übersäuerung schmerzen die Muskeln und ermüden schnell. Für mich sind das natürlich überhaupt keine guten Voraussetzungen, um einen Marathonlauf zu schaffen. Zu allem Überfluss kommt mein dunkler Begleiter Danny erneut ins Spiel. Zeitweise habe ich das Gefühl, dass er auf meinem Rücken sitzt und sich kräftig über mich amüsiert. Jedes Mal, wenn mich das Gefühl überkommt, schaue ich schnell über meine Schulter, ob ich seinen Schatten erhasche. Dabei komme ich mir vor wie Bomber aus dem Film Bomber und Paganini mit Mario Adorf und Thilo Brückner. In der tragischen Gaunerkomödie versuchen die beiden sich an der Sprengung eines Tresors und werden durch die Explosion so schwer verletzt, dass der verschlagene Paganini gelähmt bleibt und der starke Bomber blind. Von da an trägt der Blinde den Gelähmten. Beide mögen sich nicht, sind aber jetzt durch die Umstände untrennbar aneinander gebunden. Am liebsten hätte ich, seit mir dieser Film wieder ins Gedächtnis fiel, zu Danny Paganini gesagt. Ich traute mich aber nicht, denn ich fürchtete die Retourkutsche. Schon bei meinem ersten amüsierten Gedanken in diese Richtung spürte ich knochige Knie, die sich warnend in meine Taille bohrten. Um auf eine einigermaßen annehmbare Geschwindigkeit zu kommen, muss ich genau berechnen, wie schnell mein schnelles Gehen sein darf und wie schnell und lange ich mindestens laufen muss, um die Gehgeschwindigkeit wieder auszugleichen. Das hört sich relativ einfach an, aber die Berechnung für die Gesamtstrecke herauszubekommen, ist, wie schon beschrieben, unmöglich. Für mich jedenfalls. Zum einen, weil ich den Marathon vorher nicht einmal laufen werde, ihn also nicht ausprobieren kann, und zum anderen, weil ich extrem von meiner Tagesform abhängig bin. Wie viel Sirup habe ich eingeatmet, wie kalt oder warm ist es am Lauftag und wie viel Laktate vertragen meine Muskeln? Es gibt verschiedene Dinge, die ich im Vorfeld aus Unwissenheit gar nicht beachte, und es ist einfacher, das Wetter für den nächsten Monat vorauszusagen, als genaue Berechnungen über das Gelingen meines Vorhabens durchzuführen. Zu einem späteren Termin anzutreten würde auch nicht mehr bringen, weil ich spüre, dass ich meine Leistungsgrenze erreicht habe und mich nur noch unwesentlich steigern kann. Also, mit dem, was ich habe, werde ich im April 2016 antreten. Mein Weg scheint sich aber schon als der richtige herausgestellt zu haben. Der mehrfache Olympiasieger Emil Satopek sagte, mach's dir im Training schwer, dann fällt dir der Wettbewerb leicht. Auf mich gemünzt kommt dabei heraus, foltere dich beim Training, dann fällt dir das Leben leichter. Das bedeutet, dass ich Belastungsgrenzen an mir kennenlerne, die ich mit weniger Bewegung nicht mal erahnt hätte. Das Training ermöglicht mir tatsächlich ein leichteres Leben. Die aufgebaute Kondition lässt mich wesentlich dynamischer den Tag bestehen als früher. Treppensteigen oder andere körperliche Tätigkeiten fallen mir gar nicht mehr auf. Jedenfalls nicht in Form schweren Atmens oder sonstiger Schwächen. Dafür nehme ich tägliches Training gerne in Kauf. Die damit verbundene erhöhte Lebensqualität lässt mich mein Trainingspensum in regelmäßigen Abständen steigern. Quäle dich beim Training. Ich trainiere also hart und verletze dabei ständig, zwangsläufig, mein Muskelgewebe. Leichte, mikroskopisch feine Risse in den Fasern. Die Faserrisse tragen wunderbar zum Muskelwachstum bei. Der Effekt wird Superkompensation genannt. Nach jedem Training beginnt der Körper, diese Risse zu reparieren. Er lagert in der leicht verletzten Muskulatur vermehrt Eiweiß ein. Dazu ernähre ich mich gut mit Proteinen und Kohlenhydraten und schließe meine entstehenden Nahrungslücken mit unseren hauseigenen Mikronährstoffen. Fast kann ich hören, wie die Reparaturmechanismen meines Körpers arbeiten. Wenn ich nach meinem Training geduscht habe und mich entspannt auf das Sofa lege, spüre ich, wie sich kleine Wunden und Haarrisse in den Muskeln schließen, sich regelrecht verschweißen und die Muskeln nach jedem Training stärker und belastbarer machen. Um das alles durchzuhalten, ein ständiges Training zu gewährleisten und nicht bei jeder Gelegenheit körperlich einzubrechen, habe ich mir verschiedene Mantras eingetrichtert. Quäle deinen Körper, sonst quält er dich. Mein Lieblingsmantra aber heißt, Schweiß fließt, wenn die Muskeln weinen. Das eine Mantra macht bei meiner ständigen Luftnot einen besonderen Multiplikator aus und beim anderen mag ich es ganz besonders, wenn mir vom Schwitzen die aufgetragene Sonnenschutzcreme in die Augen läuft. Sie sehen, selbst Mantras, die einen positiven Effekt auf meine Psyche ausüben sollen, schaffen es, mir Steine in den Weg zu legen. Infektionstortur und Endphase des Trainings. Wir schreiben das Jahr 2015 und befinden uns im 7. Monat. Ich trainiere also seit 16 Monaten und bin immer noch völlig unzufrieden mit meiner Leistung. Egal, was ich veranstaltet habe, egal, wie ich das Training verändere, ich schaffe es einfach nicht, meine Geschwindigkeit zu verbessern. Anscheinend habe ich meine physikalische Leistungsgrenze erreicht, jedenfalls in Bezug auf Geschwindigkeit. Hochgerechnet und dabei meinen exponentiellen Leistungsabfall nach 15 Kilometern eingerechnet, würde ich sogar über 7 Stunden für die Gesamtstrecke benötigen, sofern ich die Gesamtstrecke überhaupt schaffe. Ich kann das vorher nicht ausprobieren. Für einen Nicht-Profi hat der Marathonlauf nun mal das fatale Ergebnis, dass sich der Entzündungsfaktor im Körper drastisch erhöht. Auch ein Laufprofi ist davor nicht restlos gefeit. Für mich würde das bedeuten, dass ich nach einem vollständigen Marathonlauf mindestens 6 Wochen kein Training durchführen dürfte. Natürlich erhöht sich auch der Entzündungsfaktor bei weniger langen Strecken, aber das verarbeitet der Körper wesentlich schneller. Der Entzündungsfaktor ist ein Eiweiß, das von der Leber produziert wird und bei erhöhten Werten auf eine Entzündung im Körper hinweist, ohne eine Krankheit zu bezeichnen. Ein Zustand also, in dem der Körper sich in einer Art Alarmzustand befindet und sofort mit einem Krankheitsausbruch reagieren kann. Sobald der Entzündungsfaktor sich erhöht, ist Ruhe angesagt, damit das Immunsystem ein paar beruhigende Worte zu dem gequälten Körper sagen kann. Schon ab gelaufenen 12 Kilometern habe ich zum Beispiel eine höhere Anfälligkeit für Erkältungen verspürt und war überproportional gegenüber geringeren Belastungen erschöpft. Also, was sollte ich ausprobieren? Mit Sicherheit werde ich nach 25 Kilometern nicht schneller, sondern sehr viel langsamer werden. Solange ich meine 10-Kilometer-Strecken nicht in einer wesentlich höheren Geschwindigkeit absolviere, solange brauche ich mir die 42 Kilometer gar nicht schön zu reden. Die Sommergrippe, die ich mir eingefangen hatte, warf mich wieder um 10 Tage zurück. Kaum waren die 10 Tage Krankheit vorbei und ich konnte mit dem Training weitermachen, lockerte sich ein oberer Backenzahn, der sich zu allem Überfluss schwer entzündete. So schlimm, dass er gezogen werden musste. Aber das war nicht das Ende der Fahnenstange. Der Zahn ragte mit seiner Wurzel bis in die Kieferhöhle hinein, sagte mir der Zahnarzt, und er würde diese durch das Ziehen öffnen. Das kann extrem gefährlich werden, weil ungehindert bösartige Bakterien in den Kopf einlaufen können. Und deswegen musste eine Chirurgin an das Problem heran. Die erledigte das alles prächtig und vernähte die entstandene Kieferhöhlenöffnung wieder, aber ich musste mehrere Tage lang ein starkes Antibiotikum einnehmen. Damit konnte ich mein Training erneut um etliche Tage nach hinten schieben. Wie der Teufel es will, schüttelte mich plötzlich ein nerviger Husten durch. Nervig deswegen, weil ich so unterdrückt hüsteln musste. Als wenn ein kleines Haar im Rachen hing, das es sich zur Aufgabe machte, mich zu ärgern. Es war eine Bronchitis. Wie Sie schon ahnen, musste die mit einem Antibiotikum behandelt werden. Was die Masse an Medikamenten mit meinem Organismus veranstaltete, möchten Sie nicht wissen. Nach der doppelten Medikamentenkur ließ ich mir, zum Aufbau meiner Flora, gesunde Bakterien verschreiben und aß becherweise Joghurt. Kaum hatte sich meine Flora einigermaßen erholt, musste mir ein Stück vom Kiefer aufgeschnitten werden, damit der Zahnarzt etwas machen konnte, was sie auch nicht wissen möchten, da ihnen sonst ein Tränenfluss den klaren Blick zum Weiterlesen nehmen würde. Und, sie ahnen, anschließend erhielt ich Antibiotika, präventiv, damit sich bloß nichts entzündete. Währenddessen, allmählich hatten wir September, 6 Monate bis zum großen Lauf, kam meine Tochter in den Kindergarten und startete ihren eigenen Immunisierungsmarathon. Jedes Kind holt sich von einem anderen Kind eine kleine Krankheit ab. Immer wieder. Das Immunsystem kämpft Bakterien und Viren in Grund und Boden und baut ein regelrechtes Abwehrsystem auf. Das ist gut für die Kinder, denn sie erhalten so etwas wie eine natürliche Impfung und immunisieren sich auf diese Weise. Das ist übrigens der Grund dafür, dass kleine Kinder sich ständig den Daumen in den Mund stecken. Instinktiv infizieren sie sich auf diese Weise mit allen möglichen Keimen und lassen diese von ihrem Immunsystem bekämpfen. Damit baut der Körper Antistoffe auf. Tatsächlich ist der Daumen im Mund des Kindes eine biologische Impfung. Aber ich verplappere mich schon wieder. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass es tatsächlich Keime gibt, die mein Körper noch nicht kannte und die sich über meine Tochter bei mir vorstellten. Prompt reagierte mein Immunsystem mit dem Aufbau von Antikörpern und bekämpfte die neuen Eindringlinge. Von dem Augenblick an, als meine Tochter mit dem Kindergarten konfrontiert wurde, kam ich aus den Krankheiten nicht mehr heraus. Mein Körper wurde zu einem Sammelbecken für Viren, Bakterien, Antibiotika und Antikörper. Ein Training war völlig ausgeschlossen, da die Gefahr bestand, dass bei Anstrengung sich irgendwelche Keime bis in meinen Herzbeutel schlichen, um dort eine üble Entzündung zu verursachen. Eine grausige Vorstellung für einen Herzinfarktpatienten. Während meines Genesungsprozesses habe ich ein vollständiges Selbstheilungsprogramm mit mir durchgeführt. Als erstes habe ich meine Ernährung umgestellt und die noch vorhandenen Lücken der Nahrungsaufnahme mit Mikronährstoffen gefüllt. Als zweites habe ich ein ausgiebiges Bewegungsprogramm in die Wege geleitet und als drittes meine innere Einstellung gereinigt. Auf eine sehr extreme Weise habe ich meine Gesundheit in den Vordergrund gestellt und nicht die Krankheit. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Merken Sie sich diesen Satz. Je mehr Sie sich mit Ihrer Krankheit beschäftigen, desto stärker wird sie. Also konzentrieren Sie Ihre Aufmerksamkeit ausschließlich auf Ihre Gesundheit. Ich habe an mir hypnotische Selbstheilungsprozesse in Gang gesetzt. Mein nächstes Buch wird das ausführlich behandeln und Ihnen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung übermitteln. Mit dieser Materie beschäftige ich mich seit 30 Jahren und habe sehr viele Anwendungen durchgeführt. Dabei habe ich im Laufe der Jahre ein besonderes Verfahren entwickelt. Zeitweise besuche ich Lehrgänge und Präsentationen verschiedenster Hypnosespezialisten, um zu erfahren, ob sich in diesem Bereich etwas Neues entwickelt hat. Mein größtes Interesse und die intensivsten Studien habe ich auf die hypnotische Aktivierung von Selbstheilungskräften gelegt und damit erstklassige Ergebnisse erzielt. Und nur mit dieser Methode habe ich es schaffen können, dass ich nicht vollständig aufgegeben habe und trotz der Kindergartenkrankheitsattacken in Verbindung mit meiner heftigen Herzvorgeschichte immer wieder einen schnellen Heilungserfolg verzeichnen und sporadische Trainingseinheiten einflechten konnte. Von Beginn dieses kleinen Kapitels über meine Antibiotika und krankheitsbedingten Trainingsausfälle bis jetzt sind über 3 Monate vergangen und wir rasen auf das Jahresende von 2015 zu. Es ist tatsächlich fast schon Weihnachten und der 10. April 2016, der Tag der Tage, der 33. Vienna City Marathon steht vor der Tür. Sobald durch die Aktivierung meiner Selbstheilungskräfte die Antikörper Oberhand gewannen, zog ich mir warme Laufkleidung an und machte mit dem Training weiter. Bei Temperaturen unter 6 Grad Celsius zogen sich meine Arterien zusammen und ich kam kaum vorwärts. Im Januar erwischte mich erneut eine Bronchitis. Danke Töchterchen, danke Kindergarten. Ich erinnere mich, wie ich neben meiner Kleinen lag, sie im Arm hielt und ihr gut zusprach, während sie mir die Bakterien in den Mund hustete. Es waren nur noch 3 Monate bis zum Lauf und mitten in einem schlimmen Hustenanfall kam mir der Verdacht, dass ich mich deshalb immer wieder ansteckte, weil ich Angst vor dem Marathon hatte. Natürlich konnte eine Aufgabe, von der man in seinem tiefsten Inneren unsicher war, sie zu schaffen, ein psychosomatisches Chaos auslösen. Vielleicht war es aber auch so, dass ich mir zu viel zugemutet habe. Meine Herzarterie war ja schließlich immer noch völlig verschlossen und bei starken Belastungen spürte ich die Durchblutungsstörung extrem. Auch wenn meine bisherige Selbstheilung jeden Arzt zum Erstaunen brachte und ungläubig den Kopf schütteln ließ, es gab nun mal physikalische Grenzen. Auch wenn ich die nicht so gerne akzeptiere. Außerdem konnte ich immer noch nicht an einem Stück durchlaufen. Wenn ich mir eine 12-Kilometer-Strecke vorgenommen hatte, verfiel ich mindestens 24 Mal in einen schnellen Gehmodus. Die Häufigkeit kam auf meine Tagesform an. Diese Intervallläufe, also den Wechsel zwischen Gehen und Laufen, machte ich nicht, um meine Lunge zu schonen, sie wurde mir von meiner verschlossenen Arterie aufgezwungen. Und jedes Mal, wenn ich es ein wenig übertrieb, erschien mein dunkler Begleiter und verhöhnte mich. Im September 2015 fand der 18. Wachau-Halbmarathon statt, bei dem 2 junge Läufer starben. Ein 44-jähriger Niederösterreicher und ein 35-jähriger Wiener erlitten einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Ich musste sehr viel an die beiden denken und auch an ihre Angehörigen. Zuerst überlegte ich, an welchem Kilometerstand sie zusammengebrochen sind. Dann erst, warum sie überhaupt gestorben sind. War es eine reine Überbelastung ihrer Körper gewesen? Hatten sie versteckte Herzprobleme gehabt? Vielleicht sogar verschlossene Herzarterien? Kein Bericht über Todesfälle bei einem Marathon hat mich so getroffen wie dieser. In Krems, direkt vor der Haustür von Wien, starb beim Marathon ein Mann, der 15 Jahre jünger war als ich und, ausgerechnet ein Wiener, 25 Jahre jünger. Mir knallten die Querverbindungen wie Blitze durch den Kopf. Vielleicht waren das auch gar keine Querverbindungen, sondern einfach nur die räumliche und zeitliche Nähe, die mich erschreckte. Bei den Angehörigen musste das Geschehene ein heftiges Trauma ausgelöst haben. Ihre Liebsten hatten sich auf ein tolles Laufspektakel gefreut, wahrscheinlich hatten sie sich von der sportlichen Atmosphäre anstecken lassen, um dann das Schreckliche erleben zu müssen. Ich dachte noch lange über das Leid der Angehörigen nach, hauptsächlich, weil auch ich Angehörige habe. Was bei dem Wachau-Halbmarathon als Unglück geschah, konnte sich schnell bei mir wiederholen. Ob das von meinen Angehörigen aber als Unglück betrachtet wird oder als die unverantwortliche Aktion eines sich überschätzenden, fast 60-Jährigen, der sich schon einmal vor noch nicht allzu langer Zeit auf dem Weg zum Jenseits befunden hatte? Bestenfalls würden sie alles auf den erlittenen Sauerstoffmangel während meines Herzstillstandes schieben. Auf den Facebook-Seiten für Marathonläufer hatte ich ein paar Mal zwecks Erfahrungsaustausch nach Läufern angefragt, die ein ähnliches Krankheitsbild vorweisen könnten wie ich. Ich fand leider niemanden, doch zumindest erntete ich Anerkennung meines Vorhabens wegen, aber auch hunderte von Hinweisen auf Todesfälle beim Marathon. Das war nicht das, was ich mit meinen Anfragen hatte auslösen wollen. Eher das Gegenteil. Ich wollte hören, wie ich trainieren und laufen sollte, damit ich die Strecke unbeschadet überstehe. Mit den Warnungen ging es mir nicht besser. Damit wurde nur mein dunkler Begleiter geweckt. Und was sollten die Hinweise auf die Unglücksfälle bewirken? Ich werde auf jeden Fall starten. Allmählich darf ich mich als Läufer bezeichnen. Auch wenn zwischenzeitlich Laufpausen stattfanden, kommt ein Läufer relativ schnell wieder auf seine Leistung. Die Muskeln vergessen nichts und erreichen in kurzer Zeit wieder ihren letzten Trainingsstand. In den letzten 2 Monaten vor dem Marathonlauf musste ich zusehen, dass ich meine Leistung noch ein wenig steigern konnte. Die Zeit wurde knapp. Jetzt durfte ich mich nicht noch einmal erkälten, verletzen oder mein Training schlechten Wetters wegen vernachlässigen. Und vom schlechten Wetter werde ich noch genügend zu spüren bekommen. Es war Mitte Februar und meine Tochter erlitt eine Lungenentzündung. Das kleine Püppchen hustete so sehr, dass es einem das Herz zerschnitt. Und prompt, es dauerte genau einen Tag, bekam auch ich Fieber und hustete, was das Zeug hielt. Es war keine Lungenentzündung, sondern ein viraler Infekt. Ob der nun psychosomatischer Herkunft war oder einer realen Ansteckung zugrunde lag, war mir in diesem Augenblick wirklich völlig egal. Den Marathonlauf würde ich nicht mal antreten können. Mit jedem Husten schwanden mir die Lebensgeister und es ging mir so schlecht, dass mir nach kurzen Wegstrecken die Luft wegblieb. Da ich mir kaum vorstellen konnte, mich jemals in meinem Leben wieder anzustrengen, kam mir ein Marathonlauf in 54 Tagen wie ein schlechter Scherz vor. Wie meine Infektionskrankheiten, die wahrscheinlich psychosomatischen Ursprungs waren, konnte ich ja die Marathonstrecke zumindest in Gedanken laufen. Wenn die Psyche solch einen gewaltigen Einfluss auf den Körper und seine Krankheiten hat, sie teilweise sogar erst hervorruft, dann soll sie auch für mich laufen. Die Medaille, die die Läufer für pünktliches Einlaufen ins Ziel erhielten, könnten die Veranstalter dann meinem Astralkörper um den Hals hängen. Angst, die wir selbst erzeugen. 25. März im Jahre des Herrn 2016. Ich schreibe absichtlich im Jahre des Herrn, damit jedem bewusst wird, was wir bereit sind, uns im Jahre des Herrn in der Zivilisation 2000 Jahre nach dieser schrecklichen Zeit anzutun. Unsere Zivilisation hat Menschen erzogen, die bereit sind, zu Festen und Fröhlichkeit Bomben zu werfen und unsägliches Leid und lang anhaltende Angst zu erzeugen. Gewürdigt wird das gerade begonnene, von Zivilisation und Menschlichkeit geprägte Jahr des Herrn 2016 mit einem Terroranschlag in unserer direkten Nähe, in Brüssel. Nicht, dass es in diesem Jahr der einzige Anschlag auf der Erde gewesen war und er deswegen so erschreckte, nein, er fand in unserer aller Nähe statt und hätte jeden von uns treffen können. Obwohl Nähe, was ist auf der Erde noch weit? Boston, 6.490,31 Kilometer Fluglinie von Wien entfernt. Das ist heutzutage keine große Geschichte mehr. Ein Vormittagsflug für unter 1.000 Euro und schon ist man am Ort des Terroranschlags vom 15. April im Jahre des Herrn 2013. Es war beim Boston-Marathonlauf am Patriots Day. Jetzt könnte ich pathetisch von einer friedvollen Sportveranstaltung, an der unzählige Menschen aus allen Nationen zusammenkamen, um schreiben, aber sind es nicht immer friedvolle Zusammenkünfte von Menschen, die durch einen Terroranschlag blutige Dramen werden? Ob das vielleicht auch beim 33. Vienna City Marathon passieren kann? Ich mittendrin, mit Danny an meiner Seite? Natürlich kann das auch in Wien passieren. Auf der ganzen Welt, egal wo, kann das passieren und passiert, denn wir werden von einer evolutionären Fehlfunktion gebeutelt, die uns vom Rest des Universums trennt. Was würde eine fremde Spezies aus einer fernen Galaxie über die Menschen schreiben, wollte einer von ihnen ein Sachbuch über uns veröffentlichen? Die Menschen, eine höchst bedenkliche Spezies. Soll ich mit Spaß und Freuden an dem Vienna City Marathon teilnehmen? Trotz Boston? Trotz Paris, Brüssel und der anderen 61 Terroranschläge und 25 Kriege der letzten 10 Jahre? Ja, wir sollten nur, statt Angst zu haben, laut und öffentlich dagegen sein, dass wir uns umbringen. Dann können wir wieder Sportveranstaltungen besuchen und Spaß haben. Außerdem reicht mir persönlich ein dramatischer Tod. Den nächsten möchte ich friedlich erleben. Marathon und die große Frage, ob die Angst vor der Angst beendet wird. 8. April 2016. Ausgabe der Startnummern. In der Infoschrift des Veranstalters stand, dass die Startnummern 2 Tage lang jeweils von 10 Uhr bis 19 Uhr ausgegeben werden. Messegelände Halle D. Ich erschien schon früh, um nicht lange warten zu müssen. 10 Minuten vor 10 war ich in der Halle D, um sofort drangenommen zu werden und schnell wieder verschwinden zu können. Angekommen stellte ich mich ordnungsgemäß in die Reihe der bestimmt 2000 Läufer, die vor mir angekommen waren, auch in dem Glauben, sofort drangenommen zu werden und schnell wieder verschwinden zu können. Die Organisation und Ausgabe der Startnummern erfolgte aber absolut professionell und so reibungslos, dass ich schon nach 40 Minuten die Halle wieder verlassen konnte. Meine Startnummer war die 544. Während ich mich auf der Rückfahrt befand, wurde ich von einem Redakteur vom ORF angerufen und gefragt, ob ich am selben Tag um 23.45 Uhr für ein Interview in der Nachtnachrichtensendung ZIP24 zur Verfügung stehen würde. Selbstverständlich sagte ich den Termin zu, der 2 Tage vor dem Lauf stattfand. Das Live-Interview, das von der sympathischen Moderatorin Lisa Gardenstetter geführt wurde, lief reibungslos und unterhaltsam ab. Ich konnte kurz von meinem Krankheitsverlauf erzählen und die Beweggründe für meinen geplanten Marathonlauf darlegen. Frau Gardenstätte hatte sich zuvor mit meinem Buch »Einmal sterben und zurück« beschäftigt und so durfte ich meine Geschichte erzählen, mit dem Ziel, dass Herzpatienten und Angsterkrankte sehen, wozu der menschliche Körper fähig ist. Wenn ein Herztoter mit einer verstopften Arterie es schafft, solche Strecken zu laufen, lohnt sich das Weiterleben und man kann, ohne ängstlich sein zu müssen, sportlich etwas dafür tun, zumindest lange Spaziergänge absolvieren. Plötzlich war der Tag der Tage gekommen. Wir schrieben den 10. April 2016 und es war 5 Uhr, als ich aufstand. In 4 Stunden war der Start des 33. Wiener City Marathon. Es hatten sich 42.207 Läufer zu diesem Event angemeldet und ich war einer von ihnen. Meine Laufnummer war die 544. Auf dem Rücken meines T-Shirts hatte ich die Domain meiner Webseite aufdrucken lassen, www.peter-riese.com. Auch das Cover meines ersten Buchs, »Einmal sterben und zurück«, befand sich deutlich sichtbar auf meinem Rücken. Hoffentlich lief ich nicht so langsam, dass die Zuschauer sich schon wieder auf dem Nachhauseweg befanden, bevor ich werbewirksam an ihnen vorbeirannte. Mein Frühstück bestand aus Haferflocken, Walnüssen, 2 Bananen, Honig, Kakao und alles in 300 Milliliter Milch gemixt. Das sollte fürs Erste reichen. 2 Kapseln mit naturbelassenen Vitaminen und Mikronährstoffen aus eigener Produktion, eine Tablette fürs Herz, um die Blutgerinnung zu verlangsamen, eine Tasse Kaffee und einen halben Liter Wasser rundeten das Frühstück ab. Dermaßen mit Treibstoff versorgt, machte ich mich per U-Bahn auf den Weg zur Reichsbrücke. Mit dem Auto wollte ich es gar nicht erst versuchen, bei dem angekündigten Menschenandrang. Ich war sehr früh vor Ort, um die Atmosphäre von Anfang an zu genießen. Obwohl um diese Uhrzeit, ich war um 6.30 Uhr im Startbereich, sich erst sehr wenige Menschen dort aufhielten, war die Luft eigenartig, wie nach einem gewaltigen Blitzeinschlag mit Energie geladen, fast konnte ich das sogar schmecken. Gleich würde die aufgestaute Trainingsenergie aller Läufer aus der Luft eine Ionensuppe machen. Aus gewaltigen Lautsprechern hämmerte Musik und ein nicht enden wollender Strom von Läufern aus allen Ländern dieser Welt traf ein. Tatsächlich waren alle Nationen vertreten und alle Nationen lachten sich an. 42.207 Menschen ohne Konkurrenzgedanken, schlechte Laune, Hass, Rassismus, Wut und was weiß ich was noch an negativen Einflüssen. Es kamen junge, alte, schlanke, übergewichtige, muskulöse, drahtige, gelbe, braune, weiße, schwarze, kranke und gesunde Menschen, Hobbyläufer und Topathleten. Und alle lachten und nahmen teil an der gigantisch tollen Stimmung. Aus diesem repräsentativen Schnitt der gesamten Menschheit sollten Regierungen, Sicherheitsräte und die Vereinten Nationen gebildet werden. Nicht ein politisch orientiertes Studium sollte als Voraussetzung für ein Regierungsamt dienen, sondern Toleranz, Gelassenheit und die Fähigkeit, noch ehrlich lachen zu können, wie hier beim Marathon. Das alles ging mir durch den Kopf, während ich der Dinge harrte, die da noch kommen würden. Als nächstes kam die beliebte Journalistin Katharina Weinmann vom ORF und interviewte mich vor dem Lauf. Wir verabredeten uns zu einem Abschlussinterview am Ende des Marathons und ich stand wieder im Pulk von immer mehr eintreffenden Athleten. Die Wetterverhältnisse konnten für einen Apriltag und für mich speziell gar nicht schlechter sein. Es war 7 Grad kalt, aber die fühlten sich nach 2 Grad an. Schlimm war der Wind. Die Windgeschwindigkeit von 45 Stundenkilometern nahm schon jedem Gesunden die Luft, mich lähmte dieser Druck regelrecht. Während ich mich mit Wippen der Füße warm hielt, meldete sich mein Herz. Ein heftiges Stechen erfüllte meinen Brustraum und ich senkte ergeben die Augen, überzeugt davon, dass es das gewesen ist und ich langsam wieder von diesem Platz verschwinden sollte. Den Marathon konnte ich also vergessen. Ich gehörte hier einfach nicht hin. Neben mir stand Danny und grinste mich schäbig an. Ich ignorierte ihn und ortete den Brustschmerz. In Wahrheit befand er sich unter dem linken Rippenbogen. Dort ist kein Herz. Trotzdem nahm mir der Schmerz die Luft. Atemübungen. Langsam atmete ich bis in die Bauchhöhle ein und doppelt so langsam wieder aus. Das wiederholte ich unzählige Male und der Schmerz zog sich auf ein erträgliches Maß zurück. Jetzt grinste ich Danny an, genauso schäbig, wie er mich angegrinst hatte. »Hau ab«, sagte ich zu ihm. »Du bist ein Wrack«, antwortete er mir. Es gab 6 Blocks, die der Reihe nach starteten. Die Blocks waren der Leistungsfähigkeit der Läufer angepasst, damit die weniger schnellen den Hochgeschwindigkeitsläufern nicht im Wege standen. In den ersten Block starteten um 9 Uhr die Superstars, im sechsten Block um 9.30 Uhr startete ich. Lässig hatte ich mich in der letzten Reihe meines Blocks eingereiht, als es losging. Wie Sie schon wissen, benötige ich 2 bis 3 Kilometer, je nach Tagesform, um meine Arterien und meine Kollateralen aufzupumpen. Und genau damit begann das Dilemma. Von 42.207 Läufern war ich der Letzte, der loslief, und das mit einer relativ geringen Geschwindigkeit. Ich war zwar einer der Ersten gewesen, die an den Startpunkt angekommen waren, aber die Reihenfolge des Loslaufens wurde dadurch nicht beeinflusst. Direkt hinter mir fuhr der Schlusswagen der Polizei und machte mich total verrückt. Der nächstlangsame Läufer befand sich schon 100 Meter vor mir auf der Reichsbrücke. Zwischen mir und ihm befand sich außer dem Asphalt nichts. 5 Meter hinter mir der Polizeiwagen mit seinem Blaulicht. Ich kam mir gejagt vor. Erinnern Sie sich bitte an das Gefühl, wenn Sie mit dem Auto fahren und direkt hinter Ihnen befindet sich ein Polizeiwagen mit Blaulicht. Vor Ihnen ist nichts. Automatisch bekommen Sie ein schlechtes Gewissen. Sind Sie zu schnell gefahren? Ist Ihr Rücklicht kaputt? Blinker nicht gesetzt? Alkohol getrunken? Mein schlechtes Gewissen fragte mich, was ich wohl meinte, was die Polizei von mir denken würde. Die waren nur wegen mir so weit zurückgefallen. Die würden noch den ganzen Marathon verpassen, wenn sie weiter hinter mir herfuhren. Vom schlechten Gewissen geplagt, wollte ich die Geschwindigkeit anziehen. In diesem Augenblick traf mich der Wind mit voller Wucht. Ich kämpfte mich die Reichsbrücke hoch, hielt den Kopf zur Seite gedreht, um wenigstens ein wenig Sauerstoff atmen zu können, und fühlte mich wie auf hoher See. Die Donau unter mir verstärkte diesen Eindruck noch. Die Polizei im Nacken, vor mir nichts. Auf halber Reichsbrücke überholte mich der Polizist. Er traute sich nicht, mich anzuschauen. Zutiefst in meinem Ego getroffen und gegen den Wind ankämpfend, nahm ich mir vor, hinter der Brücke den Lauf abzubrechen. Da war ich nach knapp 200 Metern vom Schlusswagen überholt worden. Erbärmlich. Am Ende der Brücke überquerten die ersten Fußgänger schon wieder die Straße. Alle Teilnehmer des Marathons waren vor geraumer Zeit an ihnen vorbeigelaufen und die Straße musste wieder für den normalen Verkehr freigegeben werden. Dann kam ich. Einige der Fußgänger fühlten sich verpflichtet, mich anzufeuern. Das war noch schlimmer für mich als der Polizeiwagen, den ich weit vor mir sehen konnte. Meine Brust schmerzte und ich sog Sauerstoff in mich ein, wie durch einen abgeknickten Trinkhalm. Obwohl ich aufgeben wollte, quälte ich mich weiter. Nach magischen 3 Kilometern konnte ich wieder einigermaßen atmen und der Druck verließ meine Brust. Meine Beine arbeiteten von ganz allein und ich spürte, wie mein Körper sich straffte. Nach 4 Kilometern hatte ich den Polizeiwagen wieder eingeholt und konnte mich soeben zurückhalten, dem verwundert schauenden Polizisten den Mittelfinger zu zeigen. Das berauschende Gefühl, als ich die ersten Läufer überholte, kann ich beim besten Willen nicht beschreiben. Es war phänomenal. Nach 6 Kilometern waren schon die ersten Krankenwagen im Einsatz. Was geschehen war, habe ich nicht mitbekommen. In regelmäßigen Abständen wurden wir mit Wasser verpflegt. Animateure, Trommler, Musiker, Tänzer und Tänzerinnen sorgten für eine fantastische Stimmung und ich kam mir inmitten von jetzt mindestens 100 Läufern auch nicht mehr so einsam vor. Wenn ich immer noch an letzter Stelle gelaufen wäre und die hätten für mich Musik gemacht und getanzt, hätte ich mich wahrscheinlich genötigt gefühlt, mich bei jedem zu entschuldigen. Den Kilometerstand 10 zu erreichen, war einfach überwältigend. Für jemanden, dachte ich mir, dem gesagt worden war, dass er wegen seiner Krankheit keiner Straßenbahn hinterherlaufen solle, war ein offizieller 10-Kilometer-Lauf unter Veranstaltungsaufregung und Erwartungsdruck eine gigantische Leistung. Und ich war noch nicht am Ende mit mir. Am Naschmarkt saßen die Zuschauer in bester Champagnerlaune, tranken ihn auch und feuerten die Läufer an. Ich fragte, ob die Herren aus Kenia schon vorbeigekommen wären und sie meinten lachend, dass es höchstens 2 Minuten her sein könne. Voll motiviert machte ich mich auf den Weg zum Schloss Schönbrunn und spürte allmählich meine Oberschenkel und die Waden. Eigenartigerweise humpelte ich mit dem rechten Fuß und begann mit einer Schonhaltung. Wie ich später herausfand, hatte sich eine Blase gebildet, weil mir der rechte Laufstrumpf verrutscht war und sich eine Falte gebildet hatte. Wie auch immer das mit den wirklich teuren Dingern passieren konnte. Beim Laufen ignorierte ich aber den Schmerz, wusste ich doch, dass er nur in meiner Psyche stattfand. Danny meldete sich zurück. Aber was sollte er mir noch anhaben? Über 15 Kilometer hatte ich geschafft und damit schon lange den Beweis angetreten, dass ein Herzinfarktpatient sein Leben nicht in panischer Bewegungslosigkeit fristen sollte, sondern Sport machen darf, machen muss. Kilometer 18 befand sich neben dem Westbahnhof und ich spürte meine Grenzen in Form von unerträglichen Schmerzen in den Oberschenkeln und im rechten Fuß. Die nicht verbrennen wollenden Laktatreste ließen meine Muskeln aufschreien. Meine Beine wurden taub und ich schaute schnell nach unten, um mir den Bodenkontakt bewusst zu machen. Jetzt konnte ich nur noch einen Fuß vor den anderen setzen. Mein Drang, rechts rauszutreten und mich abholen zu lassen, wurde übermächtig und ich wollte schon die nächste Sitzgelegenheit ansteuern. In diesem Augenblick sah ich meine Frau mit dem Fotoapparat. Sie schrie Schatz und fotografierte mich, wie es ein echter Paparazzo niemals fertiggebracht hätte. Was sollte ich tun? Aufgeben war jetzt unmöglich. Weiterlaufen auch. Ich ging Schritt für Schritt, meine Frau neben mir und fotografierte dabei, was das Zeug hielt. Sie bremste ihre Gehgeschwindigkeit, um mich nicht zu verlieren, und reichte mir einen Kohlehydratmix und eine Flasche Wasser. Ich schluckte das Gemisch und spürte neue Lebenskräfte in mich einkehren. Meine Beine schmerzten jetzt extrem, aber das taube Gefühl ließ nach. Jeder Schritt löste in meinem Gehirn einen Stromschlag aus, mit dem man einen Haushaltsmixer hätte betreiben können. Einen locker, lässigen Gesichtsausdruck konnte ich auch nicht mehr vortäuschen. Vor lauter Schmerzen liefen mir die Tränen über das Gesicht. Die verminderte Sauerstoffzufuhr über das Blut-Kreislauf-System machte sich überall bemerkbar. Mein Körper bestand von den Zehenspitzen bis zu den Haarwurzeln aus gepeinigten Nervenzellen und wollte nicht mehr, nie mehr. Aber ich wollte jetzt. Es waren noch knapp 2 Kilometer bis zum Halbmarathonziel. Den vollen Marathon hätte ich nicht schaffen können. Zwar hatte ich einmal beim Training die 28-Kilometer-Grenze erreicht, aber das war ohne Zeitnahme gewesen. Unter den bestehenden Bedingungen aber hatte ich meine physikalischen Grenzen erreicht und mehr ging einfach nicht. Warum wollte ich dann den Halbmarathon schaffen? 2 Kilometer waren eine mörderisch lange Strecke, wenn man gerade über 19 Kilometer gelaufen ist. Meine Frau startete in ihrem Smartphone das für mich grenzgeniale Lied Renegades von der Gruppe Ex-Ambassadors und hielt es hoch erhoben in voller Lautstärke. Sie können sich nicht vorstellen, wie ich mich in diesem Augenblick fühlte. Das Lied erzählt von Abtrünnigen und Außenseitern. Das Video des Lieds zeigt, wie schwerbehinderte Menschen mit einem unbeugsamen Lebenswillen Hochleistungssport ausüben. Schauen Sie es sich im Internet einmal an, es ist super toll und es treibt Ihnen die Tränen in die Augen. Links und rechts der Strecke standen viele Zuschauer. Diese bekamen natürlich alles mit. Ein gebrechlich erscheinender älterer Mann mit offensichtlicher Gehbehinderung wird von junger Frau mit der Inklusionshymne Renegades zum Weiterschleichen motiviert. Gott, Schatz, lass das. Was sollen die Leute denken? Krächzte ich. Als ich das Ende der Maria-Hilfer-Straße erreichte, sah ich das Schild, dass es links zur Marathonstrecke weiterging und ein Stück weiter geradeaus, links auf den Ring, zum Zieleinlauf des Halbmarathons. Ich kroch geradeaus. Meine Frau hatte sich wieder in die Zuschauermenge abgesetzt und ließ mich die letzten Meter allein. Ein Meer von Zuschauern erwartete die Zieleinläufer und jubelte uns zu. Mir auch. Ich jubelte zurück. Auf den letzten Metern war ein roter Teppich ausgerollt. Es war bombastisch, darauf zu schweben, und ich spürte keine Schmerzen mehr. Mein Chip löste das letzte Piepen aus und mir wurde eine Medaille in Form eines Sterns überreicht. Ich habe überlebt und freue mich auf meinen nächsten Lauf. Lang leben die Abtrünnigen und die Außenseiter. Ein Buch voller Gegensätze. Sie haben mein Buch zu Ende gelesen und ich hoffe, es hat Sie ein wenig verwirrt. Denn es ist ein Buch voller Gegensätze. Leide ich nun unter Ängsten oder nicht? Sind es Todesängste oder einfach nur irrationale Ängste? Litt ich unter ihnen oder leide ich immer noch? Laufe ich jetzt gerne und habe Freude daran oder hasse ich das Laufen trotz meiner annehmbaren Ergebnisse? Was ist mit den Endorphinen, die sich nach dem Training und nach dem Duschen in meinem Körper breit machen und mir dieses unendliche Kraftgefühl vermitteln? Reicht das nicht aus, um mir Freude am Laufen zu vermitteln? Müsste ich nicht schon loslaufen, allein in Erwartung dieses Gefühls? Sie haben gelesen, dass ich vor den Psychiatern und Psychologen flüchtete, aber Betroffenen von Angststörungen unbedingt dazu rate, sich vertrauensvoll in die Hände dieser Fachleute und Fachärzte zu begeben. Ich habe das Marathonparadoxon beschrieben, dass sich das Training für einen Marathon positiv auf die Gesundheit auswirkt, der Marathon selber aber durch die Überlastung, die er dem Körper auferlegt, schwere Schäden verursachen, in seltenen Fällen sogar den Tod zur Folge haben kann. Warum läuft dann jemand mit meiner Krankengeschichte solche mörderischen Strecken jenseits der 5 bis 10 Kilometer? Wer ist denn nun mein dunkler Begleiter? Existiert er oder ist er nur ein Schatten in meiner Fantasie? Ist er mein Engel, ist er der Bote oder der Tod selbst? Ist er hässlich, wie ich ihn sah, oder wunderschön, wie er von sich selbst behauptet? Ich wollte in diesem Buch weder meine Zweifel noch meine zeitweise innere Zerrissenheit verbergen und habe deswegen auch alle mir innewohnenden Widersprüche niedergeschrieben. Meine Geschichte soll nicht nur Fakten widerspiegeln, sondern den von Ängsten Betroffenen auch die Erkenntnis vermitteln, dass sie mit ihren Nöten, Zweifeln, Widersprüchen und dem unvermeidlichen Kopfkino nicht allein dastehen. Bei letzterem wollte ich aber verdeutlichen, dass jeder sich den Film selbst aussuchen und in ihm sogar die Regie übernehmen kann. Das Buch soll den Angehörigen von Betroffenen verdeutlichen, dass nicht nur Gipsverbände und blutende Wunden von schweren inneren Verletzungen zeugen. Solch ein Buch kann nur seinen Zweck erfüllen, wenn dem Autor erlaubt wird, zwischendurch einfach zu plappern, zu plaudern und seinen Philosophien nachzuhängen, das wiederzugeben, was sein Gehirn produziert, seine Sicht von den Dingen zu beschreiben, ohne darauf achten zu müssen, dass alles einen wissenschaftlichen Hintergrund besitzt, mathematisch einwandfrei funktioniert oder politisch korrekt ist. Danke, dass Sie von mir gelesen haben. Anhang. Peter Riese. Mein körperlicher Zustand im Oktober 2012. Zwei Herzinfarkte, ein Herzstillstand, eine zu 100% auf 5 cm Länge verschlossene Herzhauptarterie, starke Durchblutungsstörungen im Herzen, eine verdickte Leber, Diabetes 2, Nachwirkungen unzähliger Tabletten, Übergewicht, eine insgesamt schwache Konstitution und einen dunklen Begleiter. Mein körperlicher Zustand im April 2016. Geboren 1956, Größe 186 cm, Gewicht 91 kg, Konstitution trainiert, Blutdruck 120 zu 65, Ruhepuls 48, Arterien, LAD auf eine Länge von 5 cm völlig verschlossen, Durchblutung bei Belastung ohne Störungen, Blutwerte ohne Befund, Leberwerte ohne Befund, Diabetes 2 nicht mehr nachweisbar. Psyche, bis auf einen dunklen Begleiter, unauffällig. Mein nächstes Buch, Hypnotische Selbstheilungskräfte. Jeder kann sie einschalten. Informieren Sie sich auf meiner Website oder hinterlassen Sie einfach einen Gruß. Ich freue mich darüber. www.peter-riese.com. Danksagung. Mein erster Dank gebührt meiner kleinen Tochter. Obwohl sie, noch im Mutterleib liegend, 6 Monate nach ihrer Zeugung meinen Tod miterleben musste und von den Ängsten ihrer Mutter durchgeschüttelt wurde, hat sie mir das nicht nachgetragen. Mit ihrem ersten Papi hat sie mir sogar die Angst zurückgebracht. Dafür bin ich besonders dankbar, denn mit der Angst kam auch die Freude am Leben wieder zu mir zurück. In dieser Danksagung muss die Heldin der ganzen Geschichte besonders hervorgehoben werden. Meine Frau. Sie hat das alles mit mir mitmachen müssen, während sie sich in dem schönsten Zustand befand, in dem sich eine Frau befinden kann, schwanger, in guter Hoffnung. Schlagartig wurde sie aus ihrem Glückszustand herausgerissen und von da ab von Ängsten beherrscht. Sie wurde hochschwanger mit einem verstorbenen Ehemann konfrontiert. Der Wiedergeborene, den sie zurückerhielt, war ein biologischer Totalschaden, dem geraten wurde, sich herzschonend und nicht mehr schnell zu bewegen. Somit musste sie nach der Geburt unserer Tochter auch noch mich als zweites Kind versorgen. Als ich ihr von meiner Marathon-Idee erzählte, musste sie bei mir außerdem von einem schweren psychischen Schaden ausgehen, der sich verspätet bemerkbar machte. Trotzdem hat sie das alles mitgemacht, mich in all meinen Trainingsverrücktheiten unterstützt und mir das Gefühl gegeben, unsterblich zu sein.